So, dann nehme ich mal auf. Claudia nimmt auch auf zur Sicherung. Ja, schönen guten Abend. Das ist die Vorstandssitzung am 14. November 2013. Ich begrüße alle recht herzlich. Wir beginnen mit einer Verspätung von 30 Minuten. So, dann fange ich jetzt einfach mal an. Wir fragen jetzt erstmal ab, ob das Protokoll von letzten Mal gelesen wurde und ob wir das annehmen. Ich gehe mal von oben runter. Christian? Ja. Yeah. Daniel? Ja. Maja? Ja. Ich habe eben auch nochmal reingeguckt. Alles okay, Sasa? Jupp. Wunderbar. Gut. Dann fangen wir jetzt mal mit den Berichten an. Ich halte mich kurz. Die Zeit jetzt nach dem Wahlkampf war natürlich mit vielen Gesprächen im ganzen LV und auch im Bund geprägt. Wir hatten die Wir müssen reden Veranstaltungen. Wir haben mehrere Vorstellungsgespräche geführt. Da wird es heute in dem nicht öffentlichen Teil, werden wir uns dann nochmal drüber besprechen und sehr wahrscheinlich dann morgen im Laufe des Tages mit den betreffenden Leuten sprechen. Ich habe ein paar redaktionelle Sachen gemacht. Ich war in der ÖA-Sitzung dabei und hatte noch ein Gespräch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten Markus Wetzler und ansonsten ja dies und das, Orga-Fu und viel Mails und Verkehr, Mailverkehr und viele Telefonate. Christian. Ja, also auf der Wir müssen reden Veranstaltung war ich auch und das mit dem Reden fällt mir im Augenblick so ein bisschen schwer. Ich war ansonsten ziemlich außer Gefecht gesetzt. Ich war auch auf der Aufstellungsversammlung in Soest, habe hier noch in Dortmund die ein oder andere Veranstaltung besucht, immer nur welche, wo ich verhältnismäßig wenig reden musste. Und hatte ansonsten mit dem Pico einiges zu tun. Und das ist so das, womit ich mir die Zeit vertrieben habe. Alles klar. Daniel? Ja, auch gewohnt relativ kurz. Lag teilweise ein bisschen krank, deswegen habe ich die Veranstaltung aussausen lassen. Am Wochenende ansonsten. Die Satzung sollte soweit auf der Webseite und im Wiki aktuell sein. Das habe ich, die habe ich mal komplett übernommen und eingetragen. Ja, ansonsten das übliche Klein-Klein mit wunderschönen, ich weiß nicht, 30 Seiten langen E-Mails, Liebesbekundungen Richtung Bundesschiedsgericht. Ein paar Kreise überarbeitet, Zugänge eingerichtet und so hat halt, was man so macht. Hi. Wunderbar. Hallo Carsten. So, Sasa, ich würde dich bitten, dass du dich wieder ins Bett legst. Du hast jetzt frei. Wir sind 6 Leute und du bist krank und du sollst dich schonen. Ja, ich wäre jetzt auch gerade dazwischen gesprungen. Meinen Bericht habe ich eingetragen. Wenn es um die Entscheidung geht wegen Pressesprecher, bezieht mich da doch bitte mit ein. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Ja, klar, machen wir. Dank dir. Und gute Besserung. Jo, danke. Ciao. Tschüss. Okay. Dann wäre als nächstes Carsten dran mit seinem Tätigkeitsbericht. Und erzähl mal, was du so gemacht hast in 2 Wochen. Verwaltung. Wir sind immer noch dabei, den Austrittsprozess jetzt final zu bringen. Ich hatte mit Claudia gesprochen, wir werden wahrscheinlich Samstag eine Session machen, wo wir mal dann wirklich real testen, wie so ein Austrittsprozess funktioniert bei uns, also der neue, an Mitgliedern quasi, die raus möchten. Jeder darf sich bewerben. Das wird dann abgeschlossen sein, hoffe ich, Anfang nächster Woche. Da sind noch ein paar Sachen einzustellen, wie zum Beispiel PDF-Generierung automatisiert, dass so viel wie möglich einfach von diesen ganzen täglichen Arbeiten, stupiden Arbeiten von Claudias Aufgabenfeld wegkommen. Danach gehen wir ran an den semi-automatisierten Eintrittsprozess. Das heißt, wir werden keine Online- Formular machen, sondern wir werden hingehen und quasi ein Formular online ausfüllen lassen, werden das PDF dann trotzdem zur Verfügung stellen. Das wird, wie wir es hatten, unterschrieben, aber wir speichern uns die Daten, die dort eingetragen wurden, schon mal ab mit der Ref-ID, mit der vorläufigen. Deswegen funktioniert das jetzt auch ganz gut, sodass die Sachen nicht mehr abtippt werden müssen, wenn sie denn dann hinterher reinkommen, unterschrieben. Ich hatte mit Claudia noch einen weiteren Prozess etabliert. Sie hat den angestoßen. Das ist nämlich, dass wir jetzt im Moment, wir hatten zu dem Zeitpunkt 59 Anmeldungen, die nicht bezahlt wurden, aber bestätigt waren. Da hatte Claudia nochmal nachgehakt bei denen. Ich habe jetzt noch nicht gefragt, das kann sie vielleicht gleich kurz selber sagen, wie darauf die Quote war, der Rückantworten. Wir haben uns halt darauf geeinigt, innerhalb, ich glaube 4 Wochen waren es, zu sagen, hey, pass mal auf, du bist bestätigt, du hast bestimmt vergessen zu bezahlen, guck doch vielleicht nochmal nach, ansonsten müssen wir deine Daten leider wieder aus der Datenbank löschen. Und so kommt dann auch dieser automatisierte Semi-Prozess da rein, dass wir dann quasi die Daten dort vorhalten. Wenn nicht bestätigt wird, wird es nach einem gewissen Ablauf dann einfach rausgenommen und dann sind die Daten wieder weg. Das ist auf jeden Fall das. Claudia, wie viel Feedback haben wir gekriegt? Wie gesagt, wie du schon sagtest, 59 waren es, wo die Zahlung noch offen war. Von 3 habe ich das Feedback bekommen, dass sie den Antrag zurückziehen wollen. 6 haben bezahlt jetzt in den paar Tagen, seitdem ich mit dir gemeldet und gesprochen hatte. Okay. Ja, ist noch ein bisschen mau. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Auf jeden Fall möchten wir verhindern, dass der Berg derer wächst, die quasi da irgendwo zwischen den Welten liegen, bestätigt und nicht bezahlt. Da müssen wir mal schauen, da werden wir aber dranbleiben auf jeden Fall. Der Jörg hatte nochmal geschaut bezüglich der Aufstellungsversammlungen, weil wir ja Piraten haben, die außerhalb NRWs leben, aber auch hier gemeldet sind und auch zu den AVen eingeladen werden müssen. Das haben wir jetzt im Speziellen in der Runde für Düsseldorf gemacht. Da war es einer, soweit ich weiß, und wir haben insgesamt 24 Piraten. Da werden wir jetzt mal die KVs raussuchen und werden die dann noch anschreiben und denen mitteilen, dass wir da noch jemanden hätten zum Einladen. Und bei allen anderen halten wir sie im Hinterkopf, wenn wir für AVen einladen müssen, dass wir sie mit einladen. Ja, das war im Groben, Großen und Ganzen erstmal die Verwaltungstätigkeit, die wir da hatten. Vielen Dank. Dann wäre als nächstes Maja da dran. Jens ist aber nicht da, der ist entschuldigt. Maja, magst du kurz erzählen, was du gemacht hast für die Aufnahme? Selbstverständlich. Wie gesagt, ich arbeite wie immer im Request-Tracker, beantworte Anfragen und so weiter. Dann habe ich mich darum gekümmert, habe mich mit den Duisburgern ein bisschen verknüpft, weil ja da letztes Wochenende die Demo war gegen Pro-NRW. Wo ich dann auch vor Ort war. Es war ganz cool, da haben wir am Ende so die Zufahrtswege für Pro-NRW dicht gemacht, sodass die dann irgendwie 50 Meter Demo hatten und dann wieder in ihren Bus gestiegen und weg mussten. So ein Jammer. Genau, ich war auch beim Wir müssen reden. Wir hatten zwischendurch auch ein Vorstandstreffen. Und ansonsten, was haben wir gemacht? Ich habe mitgeholfen, da den Aufruf für die Demo dann hier für unsere, für NRW, also vom Landesverband auszuschreiben. Hab ja das Regiomumble zwischendurch gemacht, hab alles Mögliche gemacht. Genau, ich war bei der Gründung der AG Struktur NRW dabei, da bin ich jetzt Koordinator und hab tolle Stellvertreter und tolle AG, genau. Und da bin ich schon ganz gespannt, wie das wird. Und gestern habe ich noch mit war ich bei den Vorstellungsgesprächen der Pressesprecher. Da werden wir nachher im NÖ-Teil nochmal drüber reden, wen wir dann beauftragen. Das war sehr spannend. Und ja, war viel zu tun. Juhu. Das war's. Ja, vielen, vielen Dank. Dann sind wir jetzt soweit durch. Sasa hat ihren Teil reingeschrieben. Koordination und Durchführung Vorstellungsgespräche, Pressearbeit, Tickets. Wir müssen reden, Mails und Telefonate und sonst nicht so viel, weil sie jetzt die letzte Woche krank war. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Antrag. Das ist das... Eine Sache noch. Die Mitgliederzahlen stehen da auch irgendwo. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass sie weiterhin rückläufig sind, weil wir relativ viele Austritte kriegen. Okay. Ist denn 5.900 die aktuelle Zahl oder ist Nein. das... Nein, das ist noch nicht die aktuelle Zahl, weil die jetzt gerade wieder alle eingetragen werden, die jetzt reingekommen sind. Die wird sich jetzt in den nächsten Tagen nochmal nach unten ändern. Okay. Gut, das ist schade, aber ich denke, das wird sich auch wieder ändern. Dann kämen wir jetzt zum ersten Ticket mit der Nummer 93148, CSD-LKW-Plan. Antragsteller ist der Mike und es geht um Plan vom CSD, die in Augsburg liegen. Ja, die Reaktion darauf hat, glaube ich, Maya schon geliefert. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das da drin aufgeführt ist. Soweit ich weiß, sind die... Ich habe da nicht drauf geantwortet. Ich habe es reingeschrieben, weil da keiner drauf geantwortet hat. Auf das Ticket von euch am besten in die Berti, oder? Also ich weiß es halt nicht. Ach, du hast es in die Sitzungskommission wegen der Adresse. Okay. Genau, damit wir festlegen, wohin das soll. Ich würde sagen in die Berti, ja. Oder Carsten, wie siehst du das? Gibt es einen anderen Lagerort, wo wir sowas hinschicken könnten? Aber in die Berti. Ich meine, der Mike hat auch geschrieben, das ist nicht Düsseldorf auch der Auftakt? Ja, ich meine auch, da wäre irgendwie eine Antwort drauf gekommen. Also ich meine, da stand drin, Düsseldorf ist der Auftakt für die nächste Saison und wenn das so ist, dann ab in die Berti mit dem Ding, dann ist das da, wo es hingehört. Ja. Dann antworten wir ihm das. Gut, Antragsstatus haben wir da nicht, weil es kein Antrag ist, es ist einfach nur eine Nachfrage, eine offene. Behandelt. Gut, dann kommt jetzt der nächste Antrag, Allgemeines zur Kommunalwahl. Und der ist von Daniel. Daniel weiter weiß ich nicht. Aufstellungsversammlung, wer unterschreibt? Leitung der Partei, Ahoi Vorstand. In der nächsten Zeit haben wir zu einigen Aufstellungsversammlungen geladen. Arnsberg, Bestwig, Brilon, Hochsauerlandkreis in Klammern. Die Dokumente besagen, dass eine Unterschrift erfolgen muss. Unterschrift der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung der Partei oder Wählergruppe. Wir haben aber nur ein Piratenbüro für den Hochsauerlandkreis. Unsere Frage, wer unterschreibt das? Paki, das Piratenbüro. Oder wenn das jemand aus dem LAVO macht, wo schicken wir das Zeug hin? Ohne dass die anderen, wie einige andere Unterlagen, verloren geht. Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen. Der Daniel aus Arnsberg. LAVO Postfach. Bitte? LAVO Postfach. Ist das wirklich so? Müssen alle Direktkandidaten zur Kommunalwahl von uns nochmal gegengezeichnet werden? Der Alex ist ja drin. Ja, dem ist so. Das wird lustig. Okay. Dann sollten wir vielleicht schon im Vorhinein möglichst eine Wiki-Liste aufsetzen, wo die Leute sich eintragen können, weil ich habe ja, wie gesagt, auch mit den Direktkandidaten die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so einfach ist, den Leuten dann hinterher zu rennen. Vielleicht sollten wir da jetzt möglichst vorher schon einen genauen Ablauf festlegen, wie das zu laufen hat, dass da nicht wieder irgendwas schief geht. Also sprich, eine Wiki-Liste anlegen mit allen Kreisen. Die wird natürlich um einiges sehr viel länger sein als die zur Bundestagswahl, weil das ganz viele Kreise sind in den oder ganz viele Bezirksvertretungen und was weiß ich noch alles, wo die sich aufstellen. Soll das vielleicht Kommunalpolitik machen? Ja. Halte ich für eine wichtige Sache. Da kommt aber jetzt noch ein Ticket, das sie vielleicht auch ein bisschen lösen könnte. Gut, Claudia? Ganz kurz mich organisatorisch. Ich schicke die Sachen, wenn die eintreffen, dann zu dir. Wäre, glaube ich, am besten, oder? Bei den Düsseldorfern sitzen wir noch mit ein paar Leuten am ehesten. Ja. Jens und oder je nachdem, oder wir beide, oder kann man sich durchaus mal kurz treffen und dann mal so einen Stapel durchmachen. Also ich fände es sehr wichtig, dass das gesammelt an einer Stelle landet und nicht wieder wie beim letzten Mal, dass irgendwelche Vorstandsleute das in die Hand gedrückt bekommen. Eine Adresse, alles dahin, da wird das gesammelt, in Ordner gepackt und alles, was zurückgehen muss, wird direkt wieder zurückgeschickt. Ich besorge mir dann einen Stapel Briefmarken und frankiere das dann und schicke das am gleichen Tag dann noch raus. Das ist mir lieber, als wenn das irgendwie drei Leute verteilt machen. Sonst haben wir wieder ein Riesenchaos. Ja, lass uns das so machen. Alles zu Claudia ans Postfach. Ist ja eh der Postprozess. Claudia sammelt das, schickt es gesammelt dir. Ja, dann haben wir doppelt Porto-Kosten. Weil die Leute müssen es ja ans Postfach schicken, das ist Porto, und dann muss Claudia nochmal Geld ausgeben und das mir schicken. Aber ansonsten unterlaufen wir den Prozess. Das ist richtig. Es gibt Wortmeldungen. Ich glaube, Alex war zuerst, dann Jürgen. Warum benutzt ihr nicht die Berti? Da gibt es einen Briefkasten, da habt ihr Platz zum Unterschreiben. Das ist für viele Vorstandsmitglieder, glaube ich, ganz gut zu erreichen. Warum schickt ihr es nicht direkt dorthin? Und dann ist auch Claudia entlastet und dass sie das jetzt noch in die Hand nimmt, das ist ja eher überflüssig für den Gesamtprozess. Dann würde ich es, glaube ich, lieber den Pack genauso schicken, weil da geht es dann an einer Hand. Da liegt es nicht irgendwo in der Berti rum. Ja, das Problem an der Berti ist, wenn, ich sag mal so, ich bin da und ich lege das in eine Ablage und sortiere mir das so, wie ich das gerne habe, oder weil ich vielleicht noch nicht fertig geworden bin, dann kommt jemand anders und macht daran weiter und dann gibt es irgendwas, was verloren geht, dann weiß der eine nicht, wo der andere das hingetan hat und so weiter. Das ist genau das, wo ich Sorge habe, dass es dann wieder Chaos gibt. Jürgen. Ja, hallo, guten Abend aus Gelsenkirchen. Könnt ihr mich hören? Ja, ne? Ja, ja. schieß los. Nur damit ich das richtig verstanden habe, nicht nur die virtuellen Kreisverbände, sondern auch die reellen Kreisverbände müssen jetzt alle Listenvorschläge, alle Direktkandidaten, alle Unterbezirke, die Wahlzettel zu euch schicken, damit ihr die nochmal abzeichnet. Ist das korrekt so? Nein. Kreisverbände regeln das für sich, weil sie in dem zuständigen Gebiet halt die Leitung darstellen und in allen virtuellen Verbänden, also da, wo es keinen Kreisverband gibt, das geht alles an den Landesvorstand. Alles klar, da habe ich es doch richtig verstanden. Okay, Dankeschön. Alles klar. Wird trotzdem genug. Ja, halten wir das so fest, ne, an dich. Also was der na einzige Nachteil wäre, dass es bei mir ist, ist im Prinzip, dass ihr dann wahrscheinlich alle zu mir kommen müsstet, um die Sachen zu unterschreiben, weil ich nicht rumfahren kann, beziehungsweise nicht mich drum kümmern kann, dass jetzt alle einzeln unterschrieben werden. Kriegen wir noch hin. Ich weiß nicht, die müssen ja zwei oder drei Unterschriften drauf. Drei. Ja, passt doch. Jetzt ist auch die Ecke rum. Ich kann aber Arbeit machen, vorbeikommen, dann passt das doch. Ja, Jens wohnt demnächst auch näher an mir dran. Sasa, wo arbeitet in Düsseldorf? Ja. Geht doch, gemein. Alex? Alex? Ja, eine Sache müsstet ihr noch tun. Ihr müsstet das MIK anschreiben, da die Landeswahlleitung, und eure Namen nennen, damit die auch wissen, dass ihr unterschriftsberechtigt seid. Okay. As every year. Gut, ja, damit wäre die Sache ja im Prinzip dann geklärt. Dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Punkt, weil das würde das ja wiederum nochmal erweitern, beziehungsweise ist zum gleichen Thema. Der Jens hat einen Antrag gestellt, beziehungsweise die AG Events. Hat eine Anfrage geschickt und Jens hat daraufhin das Thema Ausschreibung Koordinator Kommunalwahl auf die Tagesordnung gesetzt, weil das Ganze mit Sicherheit irgendwie koordiniert werden sollte. Und da geht es halt eben auch darum, dass die einzelnen Ansprechpartner untereinander einen Ansprechpartner haben müssen, der sich nur damit beschäftigt, also Kommunalwahlkram. Das würde ich gerne heute Abend mit euch diskutieren. Brauchen wir einen Koordinator Kommunalwahl? Sollen wir das ausschreiben? Sollen wir den als LAFO benennen? Oder wie seht ihr das? Ja. Ich würde da gerne aus dem AK schöpfen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob sie jetzt alle schreien vor Freude oder weil sie weinen. Ist denn jemand vom AK Kommunal hier, der Thomas da hier was zu sagen kann? Thomas habe ich auf jeden Fall gesehen. Thomas Heek müsste hier sein. Ja. Der hat auch gerade... ja, da ist er ja. Hi, Thomas. Ja, stell mir nur mal die Frage. Ich war nicht ganz im Ohr. Wir überlegen, ob wir eine Ausschreibung machen zum Thema Koordination des Kommunalwahlkampfes für NRW. Und da stellt sich die Frage, ob wir da mit dem AK Kommunal zusammenarbeiten und ob ihr da vielleicht schon jemanden habt oder ob wir es ausschreiben oder wie auch immer. Was ist da die klügste Lösung? Also die klügste Lösung würde ich sagen, beim nächsten AK Kommunal, jetzt frag mich nicht, wann der ist, sollten wir uns mal kurz zusammensetzen, vielleicht auch mal einen Kriterienkatalog zusammenstellen, wenn ihr den nicht schon habt und uns auch schon beschlossen habt, dass ihr das unbedingt haben wollt, wie der auszusehen hat. Vielleicht sollten wir das im Vorfeld nochmal bereden. Aber wie gesagt, ich habe nicht mitbekommen, ob ihr da schon drüber das festgelegt habt. Also die nächste AK-Sitzung ist nächsten Mittwoch, weil da bin ich auch mit drin. Ja, dann wäre es vielleicht sinnvoll, ja, mit dem einen oder anderen aus solchen Vorstand zu sprechen, dass wir da die Kriterien nochmal zusammen bereden und dass wir das dann da machen. Okay, das heißt, wir bereiten das dann soweit vor und würden das dann in der nächsten Vorstandssitzung nochmal bekannt geben, wie wir uns dann entschieden haben. Gut. Ja, Paki, du hast eingefallen, stellst du das auf die AK-Kommunal-Mailingliste oder wenn du da keinen Zugriff drauf hast auf die Schnelle, schick mir das doch zu, dann leite ich es auf diese Mailingliste weiter. Okay. Muss ich mir gerade selber notieren. Oder nee, ich merke mir das. Ich werde gleich eben noch ein paar Sachen sagen, auch was die Europawahl angeht, aber wollte jetzt erstmal im Protokoll weitermachen, dass wir damit durchkommen. Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl, Ticketnummer 92804. Thema ist Regionalräte, Ruhrparlament, Landschaftsversammlung. Hallo lieber Vorstand, die oben angegebenen Aufstellungsversammlungen werden teils schon regional geplant. Es gibt aber auch die Überlegung, die ein oder andere auf dem LPT 2014-1 am 5. oder 6. April durchzuführen. Wir möchten euch bitten, dies möglichst zügig abzufragen, denn sollten sich Regionen und Regierungsbezirke entschließen, die Aufstellungsversammlung auf dem Landesparteitag durchzuführen, müssen separate Räumlichkeiten angeboten werden. By the way, die Bewerbungsfrist für den LPT beendet am 11. und es sind noch keine Bewerbungen eingegangen. Eure AG-Events. Ja, da hatten wir irgendwann mal informelle Gespräche darüber geführt, dass es eher Sinn macht, diese Aufstellungsversammlung neben dem LPT zu machen, weil das natürlich sonst ziemlich den Rahmen sprengen würde. Und soweit ich weiß, sind da auch schon einzelne KV am Überlegen, da eigene Veranstaltungen zu machen. Das ist jetzt kein Antrag, sondern einfach eine offene Diskussion, wie wir da am besten vorgehen. Vaku ist schon oben. Was hast du denn dazu zu sagen? Also hast du da schon eine Idee, wie wir das eventuell lösen können, Andrea? Nee, ich wollte nur sagen, das hat sich jetzt ein bisschen überschnitten, weil die E-Mail war auch schon von letzter Woche Mittwoch und ich war ja bei euch in der Sprechstunde letzten Donnerstag. Da habe ich schon von euch auch so ein bisschen herausgehört, dass ihr sowieso eher separate Veranstaltungen plant. Der AG Events ging es jetzt ja nur um die Räumlichkeiten zum LPT erstmal. Ja, also ich denke, dass das in Gesprächen mit dem AK Kommunal und auch mit der Überlegung, einen Koordinator da zu beauftragen, mit reinspielt. Auch eine Frage ist, was für Ressourcen haben wir frei, wie bieten sich einzelne Kreisverbände oder VKVs an, das zu organisieren, oder es gibt ja auch Regionen, wo weniger aktive Piraten sind, da könnte man dann überlegen, seitens des Landesvorstandes da eine Versammlung abzuhalten. Das würden wir dann organisieren. Da müssten wir jetzt mal auf die Karte gucken mit den Leuten, die auch kommunal aktiv sind und sagen, so, wo sind jetzt aktive Piraten, wo können wir das machen und wo können das eben die KVs machen. Balli? Ja, ganz klare Sache. Für die VKVs seid ihr zuständig. Die dürfen das nicht alleine. Ihr müsst einladen. Das ist das eine. Für den Regierungsbezirk Detmold als Beispiel, entweder Claudia oder ich, wir würden das organisieren und machen, denke ich mal. Und die Frist 12.11. ist um eine Woche verlängert worden. Das fehlt jetzt gerade noch als Info. Ah, okay, dann rufe ich an der Stelle hier nochmal auf für den LPT 2014.1. Können noch Bewerbungen abgegeben werden. Also, ich meine, es kann natürlich sein, dass euch allen das in Bottrop so gut gefällt, dass wir das jetzt nur noch in Bottrop machen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sich auch andere KVs bewerben und den LPT austragen. Insofern ist, wie gesagt, noch Zeit da, sich zu bewerben. Bis zum 12. plus 7, bis zum 19. November. So. Darf ich dazu noch was sagen gerade? Ja, klar. Bottrop ist an dem Wochenende nicht frei. Das erste Treffen für einen LPT-Antrag im Regierungsbezirk Detmold, wie vorgesehen, ist Samstag um 14 Uhr. Und wir arbeiten dran, das hinzukriegen. Und natürlich darf sich jeder weiter bewerben. Schreib es gerne raus. Alles klar, schönen Dank. Gut, hat zu dem Thema noch irgendjemand einen Redebedarf oder einen Wortbeitrag? Dann würde ich das gerne auch... Ah, der X-Bank kommt noch. Die Aussage in Bottrop ist nicht ganz richtig. Bottrop hat momentan da keinen Termin frei. Die Stadt findet uns aber tatsächlich so toll, so mehr oder weniger ist es tatsächlich gesagt worden, dass die gucken würden, dass die, wenn wir denen eine hundertprozentige Zusage geben, versuchen würden, einen Termin freizuschaffen. Also wir könnten gegebenenfalls als Notfallspringer da irgendwie einspringen. Aber wir stellen uns natürlich nicht in den Weg, wenn OWL möchte. Ja, vielen Dank. Dann haben wir ja immerhin einen Notfallplan. Solsten. Ja, ich muss die undankbare Frage nochmal stellen. Mir ist immer noch nicht ganz klar, was auf dem LPT da stattfinden soll. Und ich habe das so verstanden, dass da ein kommunales Grundsatzprogramm beschlossen werden möge. Wobei die Werbemittel aber schon vorher fertiggestellt werden können, weil das, also das hatte ich mal angemerkt, dass das sonst wieder ziemlich knapp ist. Aber da wurde mir gesagt, nee, das könnten die KV schon vorher machen, da wird ja quasi nur noch mal eine Klammer drum gelegt um das Ganze, und da würden ja quasi sowieso nur die Sachen abgenickt, die sowieso schon beschlossen seien. Also wo, mir erschließt sich das noch nicht ganz. Okay, ich hatte eigentlich eher gedacht, dass der für Landespolitik ist, weil Kommunalprogramme werden ja im Prinzip auf kommunaler Ebene, also in den KVs und VKVs beschlossen, oder? Aber gut, ja. Gibt es dazu Wortbeiträge oder den Versuch einer Antwort? Wir haben uns dabei gedacht, dass das, also so habe ich es verstanden, dass wir da Landespolitik machen und eben auch, Themen besprechen und Sachen abstimmen, die für den Landtag sind, also für die Landtagsfraktion. Und der Zeitpunkt ist eher deshalb gewählt vor einer Wahl, weil man damit nochmal die Aufmerksamkeitskurve in den Medien hochbringen kann. Und ja, und auch aus dem Grund, weil die Fraktion einfach froh ist, wenn sie jetzt noch ein bisschen Inhalte bekommt. Ja, wenn keiner spricht, dann nehme ich mir das Wort mal. Ja, Glaubt ihr denn wirklich, dass da so viel an Inhalten produziert wird? Ich meine, wir haben jetzt ein BPT und dann haben wir den nächsten BPT Anfang Januar. Und dann haben die Leute in den Kommunen haben alle ordentlich zu tun mit ihren AVs und danach mit ihren Infoständen und ihrem Kommunalwahlkampf. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir da überhaupt die Ressourcen haben, dass da auch viel an Wahlprogrammen, an landesweiten Positionen erarbeitet wird, weil wir alle auf der Straße sein werden, beziehungsweise uns um händeringend die Türklinken putzen müssen, um bei den Leuten halt die Kandidaten zusammenzukriegen für unsere kommunalen AVs. Also ich glaube einfach nicht, dass wir, das wird ein ziemlich langweiliger Landesparteitag. Ich finde die Gelegenheit da eigentlich echt günstig, einen Vorstand zu wählen. Und letztes Mal hattet ihr ja auch schon durchklingen lassen, dass ihr eigentlich oder viele von euch bereit sind, noch ein halbes Jahr länger zu machen, bis zum übernächsten LPT. Das heißt, ich nehme eigentlich einfach mal an, dass viele von euch, wenn man da Vorstandswahlen machen würde, und erneut kandidieren würden. Und also deshalb sehe ich gar nicht so diese große Gefahr, dass wir dann mitten im Wahlkampf auf einmal einen kopflosen Vorstand hätten oder so. Gibt ja auch Wiederwahlmöglichkeiten. Aber ich sehe auch ein, dass ihr da jetzt zu fünft das wahrscheinlich nicht entscheiden wollen würdet. Ja, nee, das war jetzt auch gar nicht so, glaube ich, Thema in dem Antrag oder in dem Punkt, aber wir hatten das auch schon mal diskutiert und uns dann festgelegt, nur ich meine, wenn natürlich jetzt die eindeutige Message aller Mitglieder ist, nee, wir wollen da kein Programm LPT, dann können wir das auch noch mal diskutieren. Ich weiß nicht, wie meine Kollegen das sehen. Ja, können wir machen, nur der Punkt ist ja, ja, nö. Also eigentlich nicht, weil wir hatten es diskutiert und wir wollten es nicht machen. Und ich finde Neuwahlen wirklich vor der Kommunalwahl extrem schwierig. Also wirklich. Wir hatten, genau, das ist das, was Maya sagt. Wir haben es diskutiert, wir haben es beschlossen. Ich habe damals schon gesagt, Leute, nicht wie ein Fähnchen im Wind bei der nächsten Diskussion wieder drehen. Ich hasse das. Wir haben uns für eine Sache entschieden. Und warum drehen wir uns immer im Kreis? Jo. Ja. Ja, dann machst du das nur mal schön. Naja, der Hans Emanuel war am Montag bei uns in Neuss und er sprach auch noch von den Landschaftsverbänden. Zum Beispiel gibt es den Landschaftsverband Rheinland und da müsste auch eine Landschaftsversammlung, also auch eine Aufstellungsversammlung gemacht werden. Und ich denke, diese könnte man dann im Rahmen eines LPTs ganz gut durchführen. Okay. NRW besteht nicht nur aus Rheinland. Ja, genau. Deshalb müsste man quasi den LPT in x Räume aufteilen und dann quasi die Aufstellungsversammlung der Kandidaten quasi in drei oder weiß nicht wie viele Landschaftsverbände das sind, die parallel laufen lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Also man braucht auf jeden Fall erstmal eine passende Halle finden lassen und ich glaube, das ist eher schwierig. Zumal das für, wenn der zum Beispiel, sagen wir mal, in Aachen ist und dann Landschaftsaufstellung für Westfalen ist ein bisschen deplatziert, denke ich. Ja, man könnte ja ein LPT quasi unterbrechen, dann die Landschaftsversammlung machen und dann den LPT wieder fortführen. Ja, das löst aber nicht das Problem, dass man dann möglicherweise in einem Ende von NRW die Landschaftsversammlung für das andere Ende von NRW aufstellt. Das ergibt keinen Sinn. Gibt es da weitere? Ja, das heißt aber, ihr müsstet pro Landschaftsverband. Ja. Okay. Und günstigerweise in der Region, wo der Landschaftsverband auch ist. Ja, aber wenn die eh schon auf dem LPT sind, verstehst du? Dann könnte man das eigentlich alles in einem verpacken. Aber egal, egal. Aber der Punkt ist ja schon valide, dass du jetzt nicht, weiß ich nicht, die Leute, die halt nur regional an so einer Sache sich aufstellen lassen, beteiligen wollen, dann quasi nötigst, in Anführungszeichen, halt quer durch NRW zu fahren dafür, obwohl so, Veranstaltungen für lokale Sachen oder lokalere Sachen nur eigentlich auch eher lokal abgehalten werden sollten. Eben damit die Anreise auch möglichst komfortabel bleibt. Ja, ist ein Argument, alles klar. Ciao. So, wer hatte jetzt noch eine Wortmeldung? Vaku, warst du noch dran? Ja, ihr seid jetzt eigentlich schon wieder da dran vorbei, aber ich wollte auch nochmal bestätigen, von der AG Events gab es verschiedene Modelle, die, wo ihr euch vorher entscheiden solltet, wolltet, ob ihr Vorstandswahlen haben wollt, auf dem ersten LPT 2014 oder eben Programmparteitag. Und damals habt ihr eine Entscheidung gefällt und ich weiß jetzt auch nicht, warum das wieder aufkocht. Ja, es kocht wieder auf, weil einfach jetzt in dem Sinne, dass keiner sich beworben hat dafür, impliziert das ja vielleicht ein Stück weit das, was Martin vorhin ausgeführt hat, dass die Leute einfach zu dem Zeitpunkt andere Dinge auch irgendwie auf dem Zettel haben. Zudem scheint das Interesse da ja auch irgendwie, oder das scheint ja nicht nur dann bei mir vielleicht Unklarheit darüber zu bestehen, was da getan werden soll. Ich habe jetzt eben nochmal das Protokoll aufgerufen. Carsten, ja, es gab eine Diskussion, die aber auch irgendwie etwas, wenn ich das hier nochmal nachvollziehe, sehr merkwürdig war. Es wurde argumentiert, die Kreativen würden darum bitten, einen thematischen Parteitag zu haben, damit das Programm verabschiedet werden kann, um Texte für die Flyer zu bekommen. Diese Anmerkung hatte ich ja irgendwann auch mal gemacht. Da wurde mir gesagt, nein, nein, das können die ja schon vorher alles machen, weil sonst ist das ja auch wieder so eng. Und das sind ja auch nur 6 Wochen vor der Kommunalwahl und wollen wir dann erst anfangen zu entwerfen und zu drucken und so. Jetzt heißt es irgendwie, das soll gar nicht mit Kommunalwahlprogramm sein. Jetzt ist irgendwie Landesprogramm in Rede, was so in meinen Augen auch zu dem Zeitpunkt zumindest wenig Sinn macht. Dann könnten wir eher überlegen, nach der Kommunalwahl einen solchen Parteitag zu veranstalten. Kostet ja auch nicht unerheblich Geld. Und ich würde wirklich begrüßen, das, was Paki vorhin gesagt hat, dass ihr euch, das muss ja nicht jetzt entschieden werden, aber dass ihr intern da vielleicht tatsächlich nochmal drüber nachdenkt. Auch. Und ich hatte ja damals schon gebeten, die Mitglieder das auf dem LPT entscheiden zu lassen und vielleicht fragt ihr das sonst nochmal bei den Mitgliedern ab. Ich meine, wie gesagt, das kostet auch nicht unerheblich Geld und da so einen Parteitag zu machen und jetzt wieder Bottrop zu nehmen, weil kein anderer will, also Entschuldigung, das finde ich wenig bis gar nicht sinnvoll. Aber intervenierst du jetzt so lange, bis du den Willen hast, dass da Vorstandswahlen sind? Das ist jetzt nicht das erste Mal. Nein, tue ich nicht. Ich habe nur darum gebeten, dass ihr in Anbetracht der Ausführungen, die wir jetzt waren und vielleicht nochmal selber die Diskussion damals anguckt, scheinbar auch Unklarheit bei euch besteht immer noch, was da eigentlich passieren soll. Ob jetzt kommunal oder Landesprogramm, also werdet euch da vielleicht dann selber nochmal klar und informiert um die Mitglieder. Ja. Die Überlegung ist gut. Aber, also wir haben 5 Bezirksregierungen, glaube ich, zu wählen. Wenn zum Beispiel der Rhein-Erft-Kreis oder was drumherum liegt, eine eigene Veranstaltung möchte, müsst ihr dazu einladen, weil es gibt eine solche Vereinigung nicht. Ob das jetzt auf einem LPT, ob jetzt in Bottrop oder in Bielefeld oder sonst wo stattfindet, ist vollkommen wurscht. Die Räumlichkeiten sind gegeben. Es gibt 2 Leute, die sich drum bewerben. Ich bin mit den Bottroppern soweit eigentlich einig, dass ich die unterstütze und die uns unterstützen. Letztendlich ist es wichtig, Programm kurz vor der Kommunalwahl, auch Landesprogramm, nach vorne zu bringen und das Ganze nicht zu vertun mit irgendwelchen Wahlen und sonst was. Das ist mir letztes Mal schon auf den Geist gegangen. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, alle Argumente dazu gehört. Wir werden das intern nochmal besprechen und uns überlegen, ob wir da zu dem Thema irgendwie noch andere Argumente finden, die jetzt wichtiger sind als die, die schon vorgebracht worden sind oder die, die irgendwie dafür die jetzige Entscheidung sprechen. Ich begrüße ganz herzlich unsere Vorstandskollegin Steffi. Alles Gute zum Geburtstag, Steffi. Oh, danke, Paki. Du solltest alles eigentlich gut. Gar nicht hier sein, du hast frei. Ja, ich habe gesehen, es ist doch etwas Unruhe gerade auf Twitter wegen der Mitgliedsbeiträge und ich habe gedacht, ich komme kurz mal rein und sag vielleicht gleich mal was dazu. Okay. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und wir können dich rufen, wenn es soweit ist. Ja, das finde ich gut. Dann mach das, dann bis später. Super. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir den Punkt an der Stelle. Wir besprechen das nochmal untereinander, ob wir uns da umentscheiden. Wir können ja eventuell nochmal auch in die Sitzung der AG Events gehen und den Kontakt zum AK Kommunal suchen. Das Thema ist noch nicht ganz ausgegoren, glaube ich. Wir können es aber dennoch möchte ich darum bitten, jetzt nicht immer dauernd wieder ein Fass aufzumachen, wenn euch irgendwie eine Entscheidung nicht passt. Also klar versuchen wir da alle Argumente mit reinzunehmen, aber irgendwann muss man sich auch mal entscheiden, damit man dann irgendwie auch für Fakten sorgen kann. Gut, das so viel dazu. Dann kämen jetzt die Anträge an den Landesvorstand. Der erste Antrag ist die Ticketnummer 92962, Finanzantrag Kompass 2013-4. Antragsteller ist der Stefan Müller und der beantragt den Kompass, die kommende Ausgabe der Piratenzeitung Kompass zur Förderung der politischen Arbeit im LV NRW anzukaufen zum Preis von 820 Euro. Brutto frei Haus, 7000 Exemplare. Es gibt da noch alternative Mengen. Die Schwerpunkte im Kompass 13.4 liegen auf sozialen Themen, aber auch NSA-Überwachung Europa. Ja, Texte können da eingelesen werden, der Link ist im Protokoll, der Coverentwurf auch und so weiter. Gut, gibt es dazu Redebedarf? Ich sehe gerade, Schreibreform ist nach oben gehüpft. Ich würde gerne erstmal die Leute aus dem Vorstand zu Wort kommen lassen. Und dann bist du dran, Björn. Ich frage mich, wie gut das Ding überhaupt noch ankam. Also gefühlt oder gehört, sag ich mal, waren zumindest die Mengen, die wir die letzten Male so bestellt haben, auf eigentlich over the top. Hätte wir mal ein bisschen Rückmeldung zu. Ich habe es ja im Ticket schon reingeschrieben, ich würde gerne mal drüber diskutieren, generell, weil das Feedback aus dem Wahlkampf war letztendlich auch aus den dezentralen Lagern. Du wirst dich wiedererkennen, der es mir gesagt hat, ich musste die Kompasse, das ist jetzt Zitat, denen quasi aufnötigen und denen sagen, sie müssen sie mitnehmen, sonst kriegen sie das andere Werbematerial nicht. Das war so ein O-Ton. Na gut, das ist natürlich Quatsch. Aber ich denke auch, dass die Auflagen, die wir bisher hatten, bei weitem den Bedarf überstiegen haben und da jetzt noch viel aus dem Wahlkampf da ist, halte ich es zum jetzigen Zeitpunkt jetzt nicht für sinnvoll, da so eine Masse an neuen Materialien zu bestellen. Aber ich würde gerne noch andere Meinungen dazu hören. Keine aus dem Vorstand, dann Schreibreform. Ja, lehnt euch zurück. Es dauert. Tut mir leid für alle, die mich nicht lange ertragen können. Ich möchte dafür votieren, dass ihr das Ding gar nicht bestellt. Und jetzt erkläre ich, warum. Ich habe da gerade drüber geguckt und habe in 20 Minuten ganz viele Dinge gefunden, die nicht dafür sorgen, dass wir damit irgendwie positives Feedback erzeugen, sondern dass wir würgen. Ich finde Bezeichnungen wie typische Frauenberufe oder Vergleichen von Kindern und als hilfebedürftige Person grausam. Gesundheitspiraten reden alle von psychischen Störungen und nicht von Krankheiten. So viel mal zum Thema Gleichstellung. Das ganze Ding ist pflastert mit diskriminierenden Begriffen ohne Ende. Der nächste Punkt ist diese Infografik. Für den Bereich Lernmittelfreiheit, der Bildungspolitik ist und nicht Sozialpolitik, sind wir auf einem ganz anderen Stand der Dinge politisch, als es gerade der Fall ist. Der Pflegebereich beschreibt nicht Pflege, sondern Sozialpsychiatrie und Sozialpsychologie. Hat da auch nichts zu suchen, ist Gesundheitspolitik. Der nächste Punkt ist das Ding über Mobbing. Ich halte es für keine gute Idee, ein Werbeposting für den Nordpiraten im Kompass irgendwie zu veröffentlichen. Ich darf da aus Datenschutzgründen leider nicht mehr zu sagen. Und das Allerschlimmste, der springt jedem Autisten mit nacktem Arsch ins Gesicht. Der ist fachlich schlecht, der ist fachlich falsch, der diskriminiert ohne Ende, indem er Emotionslosigkeit unterstellt und als ob es noch nicht reichen würde, schmeißen sie mit Begriffen wie Unnormalität um sich rum und ganz am Ende nehmen wir aus den Medien und lustigen US-Serien noch Spaß-Asperger, die wir vorzeigen können. Ich möchte das Ding in NRW nicht verteilt sehen. Es ist gesundheitspolitisch, bildungspolitisch und sozialpsychologisch tot. Okay, dazu gibt es weitere Wortmeldungen. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, wer von euch zuerst hochgesprungen ist. Ich gehe mal von oben runter. Jürgen. Ja, ich wollte nur sagen, ich bin ja hier in Gelsenkirchen auch der Lagerguru. Und es ist tatsächlich so, wer vorher, ich weiß nicht, Carsten war es, glaube ich, oder irgendeiner hat gesagt, man will die Dinger nicht haben. Es ist tatsächlich so. Die werden die nicht los an die Stände. Ich habe noch tonnenweise das Zeug im Keller. Tut euch das nicht an, Leute. Spart mit dem Geld, kauft die nicht. Okay, danke Jürgen. Vika. Ja, den Gleichstellungsartikel habe ich geschrieben und sicherlich sind da jede Menge Ausdrücke drin oder Formulierungen drin, die diskriminieren, aber das ist das echte Leben. Ich habe viele aus dem Gleichstellungsbericht zitiert, den die Bundesregierung letztes Jahr rausgegeben hat. Ich kann den Link gerade mal posten. Und das ist die Realität. Und also das möchte ich dazu nur einmal sagen, also zu dem Gleichstellungsartikel jetzt. Gut, du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass wir den Artikel so in der Schnelle lesen, Vika. Aber an der Stelle bin ich auch der Meinung, wenn es wirklich so ist, dass die Lager noch voll sind und die KVs sagen, wir haben noch genug Material, vor allem an Zeitungen, dann können wir als Landesverband nicht hingehen und Geld dafür ausgeben, neue Sachen nachzubestellen. Wenn einzelne KVs dann noch Bedarf haben, können sie das natürlich jederzeit machen. Man kann ja auch privat oder weiß nicht, als VKV oder so kleinere Auflagen beim Kompass bestellen. Aber ich sehe im Moment keinen Bedarf, wenn ich ehrlich bin. Sollten da jetzt noch Wortmeldungen sein, würde ich die jetzt noch gerne hören. Ansonsten würde ich zur Abstimmung gehen. Gut, ich gehe davon aus, der Redebedarf ist gedeckt. Dann stimmen wir das jetzt ab. Eben haben wir von oben abgestimmt, heute jetzt stimme ich mal von unten ab. Steffi frage ich jetzt nicht, die ist stumm und taub geschaltet, also sage ich mal nein. Maja. Nein. Daniel. Nein. Carsten. Nein. Christian. Nein. Okay, vielen Dank. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Nächster Entschuldigung. Antrag. Ja? Die Stimme von Christian, das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung, nein. Danke. Klar. Der nächste Antrag, ich warte jetzt noch eben, bis Claudia das geschrieben hat. So, Ticketnummer 93036, VKV Felbert, Kostenübernahme, Infostände. Antragsteller Thomas Küppers, Unterstützer Martin Schwarz und Martin Leonard. Der Landesvorstand möchte. Du kannst ruhig weitermachen. Bitte? Ich sagte, du kannst ruhig weitermachen, bei mir hakt es gerade wieder etwas. Ach so, ja, du bist auch ein bisschen versetzt im Ton hier, weil ich schon längst weiter geredet hatte. Okay, Übernahme der Kosten für Infostände am 9.11. am 16.11. in Felbert. Dazu sehe ich den Thomas, den Küppi oben. Küppi. Wir wollen auf die Straße. Hallo erstmal, guten Abend. Moin Moin. Und ein bisschen Werbung für die Partei machen und ein bisschen schon mal Kommunalwahlprogramm, Kommunalwahl schon mal ein bisschen vorbereiten. Wir haben es ja gut geschafft. Du brauchst eigentlich gar nicht groß was zu dem Antrag sagen, weil wir müssen den eh annehmen. Das ist ein VKV-Antrag und da geht es um 20 Euro. Aber wenn du noch Werbung machen willst, gerne. Gut, dann kommt mal dies kurz, 20 Euro. Bei uns müssen wir halt Gebühren zahlen für den Infostand, wenn wir für die Anmeldung für diesen Prozess sind. Alles klar, vielen Dank. Super, danke dir. Dann würde ich den Antrag jetzt abstimmen. Christian? Ja, natürlich. Carsten? Ja. Daniel? Ja, und dann müssen wir durch. Maja? Ja, klar. Und ich bin auch dafür. Damit ist dieser Antrag angenommen. Nächster Antrag. Ticketnummer 93410. Antrag auf NÖ-Sitzungsteil. Nicht öffentliche Sitzung. Antragsteller Maja. Gut. Ja, Mensch. Sowas. Ja. Zur Info. Wir müssen natürlich diverse Sachen besprechen, was die Ausschreibung für den Pressesprecher angeht. Und da hat die Maja sich bereit erklärt, den nicht öffentlichen Sitzungsteil zu beantragen, dass wir das besprechen können. Ich bin dafür, Maja. Ja, ich bin auch dafür. Daniel. Ja. Carsten? Ah, ich war schon dran. Du hast nichts gesagt für mich. Ich enthalte mich. Okay, Christian? Ja. Damit ist der Antrag angenommen und wir haben gleich einen nicht öffentlichen Sitzungsteil. Nächster Antrag, Ticket 93239, Budget für Büropiratenkreis Warendorf. Antragsteller Andreas Schulte, Unterstützer Salva und Mr. Bleed. Der Landesvorstand möge beschließen, zur Kreismitgliederversammlung am 16.11. ein Budget in Höhe von 100 Euro aus dem VKV-Konto Kreis Warendorf zu bewilligen. Dieses Budget soll für Fahrtkosten und Spesen zur Verfügung stehen. Das ist schon im Umlauf durchgegangen, da fehlen aber noch Stimmen. Genau, das ist noch nicht durchgegangen komplett. Dann frage ich das jetzt nochmal ab. Christian? Ja. Ja, was du fragst. Daniel? Ich bin Maya. Auch dafür. Und ich bin auch dafür. Damit ist dieser Antrag angenommen. Danke. So. Dann kommt noch ein Antrag von mir, Ticketnummer 93437, Unterstützung der Demo gegen die Grauen Wölfe in Oberhausen. Das lese ich jetzt nicht alles vor, aber ich beschreibe das mal. Es gab einen Piraten, der hat eine Demo angemeldet in Oberhausen und ist an uns herangetreten, dass wir zu einer Demo aufrufen in Oberhausen gegen die sogenannten Grauen Wölfe. Das ist eine türkische Bewegung, eine nationalistische Bewegung, die dafür bekannt ist, dass sie rechtsextrem und mit diversen mafiösen Vereinigungen verbandelt ist. Die haben mehrfache Morde begangen, sie sind sehr aggressiv und werden zurzeit vom Verfassungsschutz in NRW beobachtet. Es gibt dazu auch noch mehr Informationen. Ich habe die jetzt aber nicht in den Antrag reingestellt. Ich könnte die noch nachtragen, dann müsste ich aber erstmal nochmal ins Pad reingucken. Die Piraten in Oberhausen rufen dazu auf und der Antrag ist durch den Umlauf noch nicht ganz durchgegangen. Den würde ich dann vielleicht nochmal bei euch mit euch diskutieren, weil es gab im Vorfeld auch schon eine Diskussion mit Jens darüber, dass das nicht so ganz ungefährlich ist, da eine Demo zu halten. Natürlich ist es wichtig, dass wir auf die Straße gehen gegen rechts, aber da handelt es sich um eine Versammlung von 7000 Mitgliedern und wir wissen nicht genau, inwieweit die nicht gewaltbereit sind. Und es kann halt auch, besteht auch die Gefahr, dass wenn man so eine Demo mithält, dass sich dann eben deutsche Rechtsextreme unter diese Demo mischen und man kann dann schlecht da Abstand von nehmen. Insofern sollen wir diese Demo unterstützen? Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Darf ich was dazu sagen? Also ich habe gesagt, auch im Ticket ja schon geschrieben, gerne können wir das unterstützen, aber halt unter der Prämisse, dass und da es ja ein Pirat angemeldet hat, hätten wir ja quasi in Anführungszeichen Hausrecht, dass jegliche Mitglieder von rechtsradikalen Organisationen, weil es ist ja durchaus mutmaßlich möglich, dass sich dort, weiß ich nicht, Pro-NRWler dann oder so auch einfinden, weil die ja halt auch sehr dann sagen, oh, Islamismus oder so, dass diese Gruppen dann sofort Hausverbot in Anführungszeichen bekommen würden, also dort nicht in der Demo geduldet werden. Also das wäre auf jeden Fall meine Prämisse. Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen idealistisch. Ich glaube, die Herren in Grün oder jetzt in Blau werden die alle Hände voll zu tun haben, die zwei Lager auseinanderzuhalten. Wenn sich dann ein drittes Lager bildet, und die müssen dann noch Leute Extremisten zu verurteilen und mich gegen die auszuspielen. Aber in diesem Fall halte ich es tatsächlich also für schwierig. Also ich bin nicht dagegen, aber ich halte es halt für schwierig. Also Stellung beziehen müssen wir. Das auf jeden Fall. Es ist halt eine Frage, in welcher Form wir das tun. Um mal zu dem Kommentar im Chat links zu schreiben, wäre es eine Demo gegen rechts, gäbe es die Diskussion nicht. Es ist eine Demo gegen rechts. Die sind erwiesen rechtsradikal. Also deren Äußerungen in der Öffentlichkeit sind ganz klar auch menschenfeindlich und expansionistisch und die wollen nationalen Großstaat Türkei und machen da ziemlich viel Propaganda dafür. Also wenn man sich da ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, da wird man nicht lange darüber diskutieren, dagegen so eine, auf so eine Demo gegen die zu gehen. Ja, ist glaube ich gar nicht gemeint. Das ist einfach nur, ne, wenn das einfach eine Nazi-Demo, NPD-Demo oder wie auch immer wäre, wäre das natürlich klar. Wesentlich einfacher zu fällen. Allerdings sollte man den Umstand nicht verkennen, dass mir zumindest bisher nicht wirklich bewusst ist, dass bei einer Demo gegen Nazis auf einmal eine rechts- oder ja, Nazi-gerichtete ländige Gruppierung sich unter die Gegendemonstranten mischt. Ich glaube, das ist auch eine relativ konstruierte Sache. Ja. Grundsätzlich, wie gesagt, also wie gesagt, die Oberhausener organisieren das Ganze ja und verantworten es letztendlich aus. Ich fände es gut, wenn wir uns dahinter stellen. Das ja, ist der einzige Grund, dazu nochmal explizit aufzurufen, dass auch die Leute hingehen, weil unsere Leute die Demo angemeldet haben. Also wir unterstützen unsere eigenen Leute, unsere Oberhausener bei der Demonstration. Was passieren kann, wissen wir. Das müssen wir einkalkulieren. Die Demo ist angemeldet, soweit ich weiß. Ich denke auch nicht, dass wir einen Rückzieher machen sollten bei der Anmeldung. Das wäre noch ein schlechteres Bild. Ja, aber dann halt mit auf den Weg geben, den unseren Leuten, was passieren kann, aufklärend. Ja. Genau. Aber da hat er ja Anmelder, mit dem hatten wir ja auch Kontakt. Und der hat ja auch auf der NRW-Liste ausdrücklich geschrieben, er hat das Hausrecht und wenn dort Rechte auftauchen, also jetzt ne, zum Beispiel Pros oder NPDler, dann wird er da auch für sorgen, dass die dort nicht erwünscht sind. Insofern ist das ja schon mal ganz gut. Genau. Also in meinem Antrag ging es halt auch darum, dass wir eine Art Blogpost mit der Information und dem Aufruf auf die Webseite setzen und den halt über Twitter und Facebook und was auch immer halt verbreiten, damit zumindest unsere Filterbubble da was von mitbekommt und die, die dann in der Nähe oder Zeit sind oder dahin wollen, sehen, wir stehen da hinter ihnen. So. Genau, wir hatten ja auch zwei Umläufe zum Thema Rechts oder Demos gegen Rechts und die Aufrufe dagegen. Insofern, das ist ja auch da in einem Pott quasi, aber ich fand es halt wichtig, dass wir das, diese spezielle Sache nochmal auch im Umlauf beschließen oder beziehungsweise alle zusammen dann halt als extra Antrag. Und ja, wie gesagt. Okay, und jetzt kommt noch ein Argument, was Jens gebracht hatte, warum er sich enthalten hatte im Umlauf, und das kann ich auch nachvollziehen. Wir sind eine politische Partei und keine Antifa und wir sind auch keine NGO oder sowas, sondern wir sind politische Partei. Das heißt, unser Auftrag wäre es eigentlich jetzt im Landtag dafür zu sorgen, dass wir zum Beispiel eine Anfrage oder einen Antrag stellen, diese Gruppierung zu verbieten und nicht unbedingt nur alleine zu dieser Demo aufzurufen, weil das ist zwar auch nett und ist ein Statement auf der Straße und zu zeigen, wie wir denken und was unsere Werte sind. Aber eine politische Partei hat halt eben auch die Aufgabe, da im Parlament dann zu wirken. Und ist ein Ja, aber oder ein Ja, vielleicht, aber auch nicht. Keine Ahnung. Nee, ich meine, das ist richtig. Aber wie gesagt, wir haben in also zu der Demo, Gegendemo in Duisburg aufgerufen. Ich habe ja jetzt diesen zweiten Antrag, den haben wir gleich im Umlauf ja noch gestellt, dass wir grundsätzlich zu Demos gegen rechts, also uns bei Aufrufen beteiligen. Insofern passt es da nicht, wenn wir das als Argument nehmen, dass wir uns da jetzt rausziehen. Da finde ich das Argument nicht valide. Ich kann es verstehen bei Zweifeln, wenn wir sagen, oh, ist das jetzt richtig? Aber da sind wir ganz, glaube ich, einig, dass die Demo unterstützenswert ist. Oder nicht? Ja. Gut. Weißt, was ich meine, ne? Ja, ich habe das schon verstanden. Ist die Frage, ob es jetzt hier im Zuhörerraum noch Wortmeldungen gibt zu dem Thema oder ob es noch irgendwelche Argumente gibt, die wir noch nicht gehört haben. Gut, das sehe ich nicht so. Dann würde ich sagen, stimmen wir den Antrag ab. Und ich gehe von oben nach unten durch, Christian. Uneingeschränkt dafür. Carsten? Jo. Daniel? Ja. Maja? Na klar. Gut, ich bin auch dafür, damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Ich kümmere mich dann darum, dass das aufs Blog kommt, weil ich hatte den Text aus dem Oberhausener Pad schon rübergezogen. Hervorragend. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Umlaufbeschluss. Die sind, soweit ich weiß, alle durch, die jetzt kommen. Dann lese ich die nur mal so grob vor, also nicht alles komplett, aber dass man weiß, worum es geht. Das erste ist die Ticketnummer 924460 VKV Borken, Raumkosten KMV 2.11.2013, Mittel in Höhe von 95,20 Euro aus dem Budget des VKVs Borken für die Miete des Tagungsraumes. Der ist einstimmig angenommen worden. Dann kommt der nächste Antrag mit der Ticketnummer 92886, Aufnahme neuer Mitglieder. Der ist auch angenommen worden. Die Namen sind natürlich nicht erwähnt. Der nächste Antrag ist die Ticketnummer 90319 VKV Neuss. Beauftragung des Landesverbands, eine Podiumsdiskussion der Piratenpartei NRW in Grevenbruch. Antragsteller Piotr Popolski und es ging um es ging um 800 Euro Freigabe aus dem VKV-Budget Neuss für eine Veranstaltung im Neuss-Grevenbruch. Der ist auch angenommen worden. Nächste Ticketnummer ist 93000, Unterstützung zum Aufruf zur Gegendemo. Das war die Demo, von der die Maja eben gesprochen hatte, in Duisburg. Der ist auch angenommen worden. Da haben wir öffentlich zu einer Gegendemo gegen Pro-NRW aufgerufen. Diese war erfolgreich. Maja war vor Ort. Ticketnummer 93064, Pico-Vortrag, Kardinalfehler in der Pressearbeit im VKV Rheinkreis Neuss, Antragsteller Piratenschlumpf, Finanzmittel in Höhe von 100 Euro aus dem Konto des VKVs Rheinkreis Neuss für einen Pico-Vortrag. Der wurde auch einstimmig angenommen. Dann kommt das nächste Ticket, 93115, Unterstützung von Demos gegen Rechts. Antragstellerin ist Maja Tix. Und da geht es darum, dass wir immer wieder solche Tickets haben, wo wir den Vorstand abfragen, bei Demos gegen Rechts die Unterstützung öffentlich zu sagen. Und um da eben ein bisschen Aufwand zu sparen, hat Maja den Antrag gestellt, dass sie sich darum kümmert, bei solchen Demos aufzurufen und die Orga zu machen, beziehungsweise dass sie dann auch nicht mehr immer fragen muss. Und diesen Antrag haben wir auch angenommen. Genau, also ich möchte mal kurz was zu der Formulierung drin sagen, weil da jetzt steht, weil Paki im letzten Umlauf schon der Meinung war, wir müssen hier mal darüber abstimmen. Das hat er ja gerade selber gesagt, das ist jetzt nichts gegen Paki, sondern das hat eigentlich nur seinen Einwand bestätigt. Das habe ich nur so ins Ticket reingeschrieben. Da das aber natürlich unlogisch ist, weil ihr die Diskussion nicht seht, ist das nochmal zur Erklärung. Genau, und wie gesagt, ich guck mal, wenn dann wirklich Demos sind, die man unterstützen kann, dann werde ich dann jeweils die Veranstalter kontaktieren und sagen, bitte setz uns auf die Unterstützerliste. Da gibt's ja meistens unter den Aufrufen Unterstützerlisten. Genau, das mache ich dann. Jo, okay, danke dir. Nächstes Ticket ist die 93357, Aufnahme neuer Mitglieder, wieder neue Aufnahme, ist auch wieder nicht veröffentlicht. Wer das war, der ist auch angenommen, der Antrag. Jetzt hängt mein Pad. Okay, das waren die Finanzanträge und das war jetzt noch ein sonstiger. Jetzt kommt ein sonstiges mit der Ticketnummer 88798 Termin. Darf ich kurz dazwischen grätschen? Ja. Weil wir jetzt schon beim Sonstigen sind, würde ich mal kurz in die Runde fragen, ob wir noch Themen für Sonstiges haben. Die Solzken hat ja gerade schon im Pad was und vielleicht sind da ja noch andere Dinge. Weil sonst könnten wir mal eben da eine Liste machen, was wir denn da noch haben und die dann auch zumachen. Genau. Darf ich kurz anmerken, ich schreibe da gar nichts im Pad. Wer da in meinem Namen irgendwas reinschreibt, herzlichen Dank. Okay, ja gut, wenn du es nicht... oder... Da hat jemand was reinkopiert? Ja, genau, aus dem reinkopiert. Aus dem Mumble-Chat. Ja. Genau. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen mit den Namen da. Ja, Entschuldigung. Aber vielleicht können wir das ja trotzdem da drauf schreiben. Aber dann würde ich jetzt sagen, können wir ja schon mal sagen, wenn unter Sonstiges noch kommt, dann müssen wir es gleich nicht ins ewig Bodenlose. Wenn die damit einverstanden sind. Ja. X-Back. Ganz kurz, ich nutze die Gelegenheit nur noch mal kurz darauf hinzuweisen, alle, die heute hier irgendwelche Finanzanträge hatten, für die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, dass es eine geänderte GO gibt, bitte beachtet, dass die Finanzanträge aktuell, wenn nicht anders beantragt, eine Gültigkeitsdauer von 6 Monaten haben. Das heißt, innerhalb dieser 6 Monate müssen die Rechnungen bei der Schatzmeisterei sein, damit sie erstattet werden. Nur damit das nochmal erwähnt worden ist. Danke. Vielen Dank. Ja. Wollen wir nicht erst eine Liste machen, genau, was wir unter Sonstiges machen, dann arbeiten wir das dann gleich ab. Okay. Solzke, möchtest du das trotzdem haben? Oder wer auch immer das geschrieben hat. Mit dem Marina Mumble fände ich aber gut, fände ich fair, wenn wir da was zu sagen. Maja, tust mir einen Gefallen, wo du gerade jetzt so im Drive bist, übernimmst du mal eben die Sitzungsleitung. Ich brauche eine Pause, ich muss mal was trinken holen. Okay. Danke dir. Kein Problem. Genau, dann übernehme ich. Hallo. Wie gesagt, genau, ihr habt die da oben seid, habt jetzt alle noch Sachen für Sonstiges. Dann frage ich von oben einfach ab. Alex, was können wir dir Gutes tun? Ja, ich hatte 2 Anträge an den Vorstand geschrieben. Also nicht Anträge, aber Nachfragen. Die sind mir bisher nicht beantwortet worden. Das sind schon über eine Woche her. Weit über eine Woche. Und würde ich gerne wissen, ob ihr da inzwischen schon bereit seid, mir zu antworten. Sind wir dran, da wollte ich ja den Jens mit nerven, aber der ist leider heute nicht da und aus Neuland vertrieben worden. Weil der Jens hat ja auch die Sache mit den Kommunalwahlen draufgesetzt. Aber nein, du bist nicht vergessen auf jeden Fall. Okay. Und dann habe ich noch eine Frage an Carsten dann. Gut, wollen wir das unten mit draufsetzen oder willst du ihn nach der Sitzung irgendwie persönlich nochmal ansprechen? Weiß ich nicht. Ist mir egal, wie er will. Carsten. Achso, ja, dann aber vor dem NÖ-Teil, sonst hockst du da. Okay. Also wie gesagt, ich würde jetzt nur die Themen eben aufschreiben, damit wir sie dann unten dran packen und dann besprechen. Hartmut Klein. Ich komme aus Gelsenkirchen. Ich habe grundsätzlich eine Frage, der Packi ist jetzt nicht da. Ich hatte auf dem Landesparteitag mit dem Jens Ballerstedt ein längeres Gespräch. Und zwar ging es um einen Misstrauensantrag, den ich einbringen wollte und habe mich letztendlich in dem Gespräch davon abbringen lassen, dass mir von dem Jens zugesagt wurde, dass innerhalb der nächsten 2-3 Wochen durch den Vorstand mit Moderation durch den Monopol hier eine große Diskussion stattfindet, wo alle Fragen beantwortet werden sollen, wo alle Gerüchte aus der Welt geräumt werden sollen. Bis heute habe ich kein Feedback darüber. Ist da im Vorstand jemals drüber gesprochen worden? Kann der Paki da vielleicht was von sagen? Weil mich stört das so ein bisschen und das sieht so aus, als wenn das verdrängt werden soll. Kann man das als Punkt unten drunter schreiben, dass wenn Paki auch gleich wieder da ist, dass wir da dann drüber sprechen? Also grundsätzlich könnt ihr nichts dazu sagen, ob sowas im Vorstand jemals besprochen wurde. Wie gesagt, ich kann das so sagen. Darf ich auch nehmen als Protokollpunkt, dann das war gleich. Bitte? Ja, du nimmst erstmal ja. Sammeln ja im Grunde gerade erst nochmal. Genau, ich würde gerne sammeln, sonst wird das Ganze ja doch wieder bodenlos. Genau, Lee, bringt mal. Kurze Frage an Carsten. Ist das Problem mit dem Sync von den Austritten jetzt an den Bund gelöst, weil da haben ja wohl einige ausgetreten, auch wieder E-Mails erhalten. Das soll ja eigentlich nicht so sein. Soll ich jetzt antworten? Also ich kann sagen, dass das eigentlich gelöst ist, ja. Okay, also, danke. Wir sinken ganz normal wieder hoch. Ja gut, weil Sven sich heute beschwerte, dass da wohl so viele Rückläufe gekommen sind. Wie gesagt, wir wollten jetzt eigentlich nur sammeln. Sonstige Stichpunkte, bitte nur stichpunktartig. Mr. Breach, du warst da auch. Ja, ich habe eine Frage bezüglich des letzten Antrags zur Aufnahme neuer Mitglieder. Wir haben im Kreis Warndorf nämlich einen, der unbedingt noch vorm Wochenende Mitglied werden möchte. Wissen wir, hat Claudia einen Umlauf gestartet, der Name ist drin. Aber ich kann dazu sagen, wir können nicht hexen. Gut, danke. Ich wollte nur wissen, ob er mit dabei war. Danke. Wie gesagt, ich sammle Stichpunkte. Stone Pirate. Ja. Punkt Moderation. Das sollte eigentlich Moderation von Mumble. Finde ich gut, finde ich wichtig. Nehmen wir mit auf. Vika? Es geht um die SEPA-Einzugsermächtigungen, weil Bochum soll ja wohl 5. Januar sein und ich habe eine Einzugsermächtigung, aber ich musste dieses Jahr beim LPT in Bottrop musste ich bezahlen, weil die Einzugsermächtigung irgendwie nicht gegriffen hat. Also kann ich mich jetzt darauf verlassen, dass ich am 4.5. im Notfall da bezahlen kann in Bochum oder was soll ich machen? Nehmen wir auch mit auf als Punkt, können wir auch eben gleich was zu sagen? Nee, nehmen wir nicht auf. Der Jörg hat doch mit dir geredet auf dem Landesparteitag, Vika. Es geht um diese SEPA-Einzugsermächtigung, die jetzt eigentlich neuerdings greifen und ich... Nein, du beziehst ja was anderes. Du sagst, du musst es nochmal bezahlen, weil die Lastschrift nicht gegriffen hat. Das war deine Aussage. Da hat der Jörg dir eigentlich erklärt, was da passiert ist, warum die nicht gegriffen hat. Würdest du es bitte wiederholen? Jetzt war der beide gleichzeitig. Dann wiederhole es bitte, ich weiß im Moment nicht, was du meinst. Deine Lastschrift hat nicht gegriffen, weil der Betrag zu dem Zeitpunkt nicht gezahlt war, soweit ich weiß. Und deswegen haben wir nicht gezogen. Das war doch jetzt doppelt gemoppelt, oder? Redundant. Ich verstehe es nicht so ganz, aber wenn du eine Lastschrift abgegeben hast, die ist ja unterschrieben, wirklich, dann kann man, soweit ich Steffi verstanden habe, das ist Steffis Thema, das in SEPA umwandeln. Ich meine, der Björn ist ja auch noch hier, du kannst auch kurz was dazu sagen. Es geht mir darum, ob die überhaupt da ist, wo sie hingehört, ob die überhaupt gefunden wird. Weil normalerweise hätte ich ja auf dem Landesparteitag nicht bar bezahlen müssen, weil er längst abgebucht gewesen hätte sein müssen. Vika, das ist wir, das machen wir gleich. Okay. Genau, dann haben wir da noch den Herrn Hansen und den Herrn Klein. Ihr habt noch was. Ja, der Herr Hansen. Er muss erstmal seine Scheibe Wurst runterschlucken. ich habe nur mal eine Frage, wenn Steffi nachher wieder da ist. Unser Schatzmeister hatte ihr eine Mail geschickt mit den neuen Kontodaten des Kreisverbandes Gelsenkirchen und ich wollte wissen, ob wir das jetzt so richtig gemacht haben und automatisch dann die uns zustehenden Gelder auf unser Kreiskonto überwiesen werden oder ob wir da was falsch gemacht haben oder so. Vielleicht kann sie dazu mal was sagen, ja? Danke. Ganz kurze Anmerkung hinterher. Wenn das gleich drankommt, das Thema, dann habt bis dahin doch bitte das Ticket, wo ihr das geschrieben habt, dann können wir da auch was zu sagen. Ich bin nicht der Schatzmeister. Entschuldigung. Guten Hunger. Genau, Hartmut Klein, hast du noch was oder bist du einfach nur noch oben und wartest? Ach so, entschuldige bitte, ich hätte mich eigentlich zurückziehen müssen, mache ich auch. Ich warte dann. Ja, ist okay. Wunderbar, dann mache ich sonstiges Liste jetzt zu. Aha, und fange dann mal oben an. Moment, jetzt muss ich wieder mit oben scrollen. Ich glaube, wir sollten Steffi rufen, oder? Würdest du das tun? Ich mach schon. Okay, hervorragend. Genau. Entschuldigung. Dann machen wir weiter. Ist denn der Paki eigentlich wieder da? Ich bin wieder da, ja. Yay, schön. Genau, dann bei Sonstiges machen wir jetzt weiter. Und zwar oben fangen wir an mit dem Ticket 88798. Terminplan Bundesparteitag 13.2 und Bundesparteitag 14.1. Wichtig Dich steht da. Da steht, ja, was steht da? Nun und so und nun alle her, die dabei helfen wollen, dass wir bis zum 4.11.14 alle stimmberechtigt sind. Wir können das schaffen, aber ich brauche mehr Leute. Wie stammt denn das eigentlich? Stimmt das Ticket von Steffi oder wer hat das mit auf die TU gesetzt? Eiself. Ja. Eiself, ah. Nee. 1.11 steht da nur. Das Ticket stammt von Steffi. Das war eine Mail, die Swanhild über die Verwaltungsliste geschoben hatte. Und ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, hatte mir das in die Sitzungskommission geschoben. Okay. Gut. Paki, willst du wieder die Sitzungsleitung übernehmen oder soll ich? Ansonsten müssen wir da eh warten, bis Steffi da ist. Nee, ich kann wieder übernehmen. Da ist sie ja. Ah, ja, oder mach das und sonst hätte ich da, jetzt eine, erklären. Genau, sonst hätte ich jetzt eine SMS geschrieben, aber da du wieder da bist, Steffi. Hast du das Pad offen, Steffi? Nein. Warte, dann schicke ich dir kurz den Link. In Zeile 550, es geht um den Aufruf von Swanhild an die Verwalter. Das ist mit in der Sitzungskommission. Und zwar geht es um die Beitragszahlung, also die Einzugsermächtigung. Sag mir mal kurz die Zeile. 550. Darf ich nur kurz eine Frage stellen? Ja, klar. Wenn ich die Satzung richtig in Erinnerung habe, ist man stimmberechtigt, solange man nicht 3 Monate im Verzug mit seinen Mitgliedszahlungen ist. Da aber die Frist oder beziehungsweise man dieser Verzug erst am 1.1. anfängt, kann ich am 4.1. nicht im Verzug sein und bin dadurch doch automatisch stimmberechtigt, auch wenn ich noch keinen Mitgliedsbeitrag bezahlt habe, oder? Lies mal den Satz dahinter in der Satzung. Da steht leider, das gilt nicht für Parteitage, aber ja, es gibt da diverse Auffassungen zu. Okay, um zu verhindern, dass jetzt eine große Diskussion darüber anfängt, was da satzungskonform ist. Wichtig ist aber vor allem, dass wir die Leute möglichst dazu aufrufen, dass sie vor dem 1.1. noch bezahlen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also, der Punkt ist ja erstmal folgender. Wir wollen ja möglichst viele Mitgliedsbeiträge einnehmen und verbuchen. Insofern ist das schon ganz günstig, wenn man das sehr zeitnah am Jahresanfang haben. Ohne jetzt darüber diskutieren zu wollen, gemäß dazu müssen wir es nicht. Können wir das, die Frage? Ja, wir können das. Und wir müssen natürlich auch in NRW, ähnlich wie der Bund, das Ganze früher anfangen. Jetzt ärgere ich mich heute maßlos darüber, dass diese Einladung zum BPT heute schon rausgegangen sind. Es glaubt mir wieder keiner, dass ich für morgen die E-Mail geplant habe, in der ich ankündigen wollte, dass NRW die Lastschriften in diesem Jahr noch für 2014 ziehen will. Da würde ich dir auch nicht glauben, wenn ich es nicht gelesen hätte. Ja, ich weiß. Wir waren uns da noch nicht ganz einig, ob wir das Anfang oder Mitte Dezember machen wollen. Rein aus terminlichen Gründen würde ich Mitte Dezember einfach für schlauer halten. Jeder kann sich da auch entsprechend drauf vorbereiten. Ich würde an der Stelle dazu aufrufen, möglichst viele Einzugsermächtigungen zu erteilen, damit wir das Ganze schnellstmöglich abliefern können, weil jeder, der eine Einzugsermächtigung hat, ist einfach schneller gebucht. Und letzten Endes im Ernstfall auch nicht in Verzug. Okay, da kommt mein Argument wieder, wie ich schon geschrieben habe, in die Runde, dass ich Mitte Dezember, gerade in der Weihnachtszeit, für schwierig halte. Die Leute kaufen Weihnachtsgeschenke, die Leute geben das Geld aus und ist halt relativ knapp von der Ankündigung her. Vielleicht schon verplant das Geld so ein bisschen. Wir haben halt auch nicht die reichsten Mitglieder, sage ich einfach mal, und sie waren halt gewohnt, dass es, naja, nicht so zeitig gebucht wird. Und wenn man das jetzt schon macht, dann gegebenenfalls am Anfang des Monats, wenn man sich sicher sein kann, dass da auch noch eine Deckung besteht, weil wir nicht davon ausgehen können, wenn wir jetzt eine Mail auf die NRW-Info schreiben, dass die ganzen passiven Mitglieder die mitbekommen. Die werden irgendwann nur sehen, ups, da ist Geld runtergegangen, und die werden das überhaupt nicht einplanen, das Geld, was da runtergeht, die 48. Da ist vielleicht noch ein bisschen Puffer mit dem Weihnachtsgeld bei einigen, das geht dann schon noch, aber wir werden wahrscheinlich einige Rücklassdriften kassieren, denke ich mal. Ja, die ziehen wir so oder so. In den Vorjahren ist das ja leider nie gekriegt worden, was da schiefgelaufen ist. Ich hoffe, dass alle Mitglieder ihre Kontodaten inzwischen aktualisiert haben. Und dann werden wir das auch gut über die Bühne kriegen, denke ich. Ja, wir können das gleich mal abstimmen, wer für welchen Termin ist. Ich sehe dein Argument als durchaus positiv. Ja, müssen wir einfach schauen. Also ich könnte im Ernstfall, ich denke, mit Jörg, der mir dann den Buchungssheet vorbereitet, können wir das relativ gut schaffen. Wie kann ich denn sicher sein, dass meine Anziehungsermächtigung überhaupt vorliegt und nicht verloren gegangen ist? Indem ich dir deine Frage jetzt beantworte, sie liegt vor. Okay, ich brauche also nichts unternehmen. Korrekt. Danke. Also wenn wir das jetzt wegen diesem sehr frühen BPT sowieso machen müssen, dann wäre ich auch stark für Anfang Dezember. Trotz dessen, dass die Ankündigung dann natürlich noch geringer ausfällt. Ja, ja, ich denke, aufgrund der Einladung rausgegangen sind zum BPT, sind viele Mitglieder sehr hellhörig geworden, wenn ich dann morgen die E-Mail hinterher schicke, dass wir jetzt Anfang Dezember abbuchen. Um eben sicher zu sein, dass auch in NRW alle Mitglieder stimmberechtigt sind, wird es hoffentlich hauptsächlich für positive Stimmung sorgen. Eine Bitte noch? Ja? Wenn du die Mail rausschreibst, kannst du das bitte noch mit einfügen, dass die Leute dann auch ihre Minderungen rechtzeitig reinschicken sollen? Bist du noch da? Ja. Ich habe dich jetzt nicht gehört. Wenn du die Mail rausschickst? Einen kleinen Hinweis, dass die Beitragsminderungen für 2014 dann bitte auch zeitnah geschickt werden sollen, weil das macht wenig Sinn, wenn die kommen, nachdem du die Beiträge schon gezogen hast. Klar, das gehört damit rein. Stimmt, den Punkt habe ich vergessen. Wie gehen wir damit um? Weil das wird nicht zu 100% passieren. Buchen wir zurück, weil wir können nicht die Kohle einkassieren und sagen Edgy-Badge am Ende. Wenn die Leute es gewohnt sind, dass sie die eigentlich erst zum 31.12. einreichen sollten. Also ich würde sagen, man könnte jetzt sagen, wir könnten alle die eine Minderung haben, fortschreiben für 2014, da wir jetzt schon früher abbuchen. Und ich werde mich wahrscheinlich dafür nochmal in den Hintern treten, aber dann im Laufe des Jahres das einfach nochmal überprüfen, ob die Minderungsanträge alle eingegangen sind und gegebenenfalls nochmal nachziehen oder dann entsprechend anmahnen, dass die Minderung nicht eingegangen ist, beziehungsweise den Beitrag anfordern, den restlichen. Was ist denn, weil die Option jetzt zweimal angesprochen wurde, mit der Barzahlung auf dem BPT, und wir warten mit der ganzen Sache noch ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nur allerdings nicht, wie kompliziert oder wie lang, wie ich das im üblichen Fall ist, bis die Barzahlungen dann auch wirklich sicher bei den richtigen Landesverbänden eingegangen sind. Also die Barzahlungen gehen in der Regel sehr schnell ein, die werden auf dem BPT eingenommen und dann an ein LV-Mitglied, was meistens auf dem BPT ist, weitergegeben und landen dann entweder sehr schnell bei mir, wenn ich nicht persönlich da bin, oder ich kriege sie eben direkt persönlich eingedrückt. Sollte man nicht dann sagen, wir machen das überhaupt erst einmal, weiß ich nicht, gemütlich Ende Januar? Nein, ich verspreche dir, das wird auf dem BPT alles andere als gemütlich, wenn du sagst, dass die alle bar zahlen sollen. Und die möchte ich auch hinterher gar nicht buchen. Weil das ist noch Aufwand. Deswegen frage ich halt, wie, weil der Einwurf kam jetzt schon zweimal im Rumble, wie viel Hickhack das dann wieder verbunden wäre. Also, mich am einfachsten. Die Bankdaten sind alle drin. Wir pflegen die regelmäßig. Das läuft in einem guten System. Ich brauche einmal einen Datendump von Jörg, der mir das aus dem Verwaltungsprozess, welches Mitglied wie viel zu zahlen hat. Ja. der einzige momentan tatsächlich nur die Fehde, fehlende Minderungsantrag für 2014. Da können wir einen Vorstandsbeschluss zu treffen, dass wir das in dem Jahr so machen wollen. Und ja, wenn unsere Mitglieder mehr zahlen wollen, wir immer zahlen, auch wenn wir nur den gemeinten Beitrag einziehen. Darf ich mal kurz? Ja. Ich habe das letztes Jahr auch gelesen und diese Einzugsermächtigung, die gilt für den in der Satzung genannten Mitgliedsbeitrag und der beträgt 48 Euro. Punkt. Ja, das mag richtig sein, aber wenn wir wissen, dass ein Mitglied mindern muss, ja, dann bin ich der Letzte, der sagt, nur weil es in der Satzung steht, dass für 48 Euro gilt, ziehe ich dem jetzt 48 Euro vom Konto. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Austritte wir mittlerweile haben, weil die Leute einfach gar nichts mehr bezahlen können. Ich möchte die jetzt nicht auch noch verlieren. Also da möchte ich, wenn, dass wir da Rücksicht drauf nehmen. Nichts anderes. Eine Ermächtigung kam eben übrigens schon rein gerade. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ja, meiner Meinung nach wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir einfach mal einen Monat festlegen im Jahr, an dem wir einziehen und den dann auch so kommunizieren. Dann braucht man nicht jedes Jahr diskutieren und überlegen. Ich fände das besser, wenn wir den Januar einziehen. Das können sich alle gut merken. Und dann besteht das Problem auch nicht mit der Akkreditierung. Wann jetzt meinst du für den kommenden Mitgliedsbeitrag im Januar einziehen? Nee, grundsätzlich einfach. Ja, stimme ich dir grundsätzlich zu. Würde mich aber davor scheuen, zukünftigen Schatzmeistern vorschreiben zu wollen, wann sie einziehen und wie sie das zeitlich planen. Je nachdem, wann Wahlen sind, Einarbeitung etc. Ist natürlich Anfang des Jahres, Januar, Februar immer angeraten. Ist ein guter Zeitraum. Also April, so wie letztes Jahr, wie dieses Jahr, sollte es nicht sein. Das ist völlig außer Frage. Anfang Februar ist ein guter Zeitpunkt. Anfang Januar geht noch richtig viel Kohle für Versicherungen, alle möglichen Mitgliedsbeiträge weg. Und Februar war immer ganz gut eigentlich. Jetzt aber ernsthaft, Entschuldigung, wenn ich mich da einmische, aber wenn nochmal wieder ein BPT im Januar kommt und wenn nochmal wieder ein BUFO so rigoros an der Stelle sagt, dass die Fälligkeit gefälligst am 1. Januar ist und ihr wir ziehen erst im Februar ein, dann haben wir doch das gleiche Problem wieder. Warum entscheidet ihr euch denn dann nicht für den Dezember als regulären Einzugsmonat? Solange nicht endlich mal geklärt ist, wie diese Dreimonatsregel ist. Ich meine, wenn die Dreimonatsregel gilt, dann ist das ja alles kein Problem, im Februar einzuziehen. Aber solange da ein Bufo da ist, der sagt, am 1.1. muss aber hier die Kohle da sein, sonst kriegt ihr keine Stimmkarte, könnt ihr doch nicht auf den Februar ausweichen. Nein, wir weichen jetzt nicht auf den Februar aus. Wir reden davon, was eigentlich der beste Zeitpunkt wäre. Mal abgesehen davon, dass jetzt sich Gerüchte auch schon erhalten, die sagen, dass man auf dem BPT dann doch zahlen kann. Also da schießt sich der Bufo dann auch selber ins Knie und da können wir dann auch nichts für. Also ich verstehe gar nicht, wo das Gerücht herkommt, dass man auf dem BPT nicht bar zahlen kann. Natürlich kann man auf dem BPT bar zahlen, wie auf allen anderen BPTs zuvor auch. Ganz genau. Also bar zahlen geht immer. Nichtsdestotrotz, finde ich die Diskussion darüber müßig, wann wir denn einziehen sollen oder wollen. Es ist ja immer von der jeweiligen Situation abhängig, so wie der Schlumpf das gerade schon gesagt hat. Wenn es der nächste BPT wieder im Januar ist, dann hängen wir wieder auf dem Schlauch und müssen im Dezember ziehen. Ist er erst im März und wir hatten im Januar oder im Februar ein LPT. Muss man einfach schauen, wie da gerade der Vorstand besetzt wurde etc. Also im Dezember kann man auch nicht ziehen, weil die Beiträge dann noch gar nicht fällig sind. So rein rechtlich. Ist nicht ganz richtig. Darf ich nochmal? Klar. Wenn man eine Einzugsermächtigung erteilt hat, hat die Piratenpartei eine Hohlschuld. Und wenn die das noch nicht eingezogen haben, darf dem Mitglied auch kein Nachteil entstehen, also sie stimmberechtigt. Korrekt, das haben wir auch so gesagt. Das ist auch rechtlich völlig richtig. Das Problem wird aber auf dem BPT entstehen, wenn dann die Akkreditierungspiraten sagen, Das ist wohl rechtlich so, aber hier gilt das Parteirecht oder das, was wir sagen. Und wir haben gesagt, wenn du nicht bezahlt hast, dann wirst du nicht stimmberechtigt sein. Das hast du lange genug vorher gewusst und hast dich nicht danach gerichtet, also bist du jetzt nicht stimmberechtigt. Das, was nicht heißt, dass ich das gut heiße, aber das könnte zu Diskussionen führen. Wenn ich meine Einzugsermächtigung mitbringe, da gibt es ja auch keine Diskussion. Da gibt es ja höchstens eine rechtliche Auseinandersetzung mit der Piratenpartei Deutschland. Jetzt nicht mit dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Ja, aber dem wollen wir ja alle vorbeugen. Also es ist ja auch kein Problem, das Ganze zu ziehen. Warum sollen wir uns auf Streit anlegen, wenn wir es doch einfach haben können? An der Stelle mal. Gut. Wie gehen wir da jetzt weiter vor? Sollen wir einen Antrag machen, wann wir einziehen? Oder willst du das mit dem Carsten nochmal besprechen und ihr macht das dann einfach intern klar? Ich würde sagen, Anfang Dezember ist ein guter Zeitpunkt. Das können wir so stehen lassen im Protokoll, damit das direkt auch schon festgehalten ist. Müssen wir das beantragen? Glaube ich nicht, oder? Nee, wir können das gerne. Das ist im Rahmen deiner Tätigkeit. Ja. Ich halt auch so Sachen wie Verwaltungskram. Kann man jetzt ewig drüber diskutieren. Kommen noch wieder ganz viele oben in den Sprecherraum. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, wer zuerst da war. Holgi? Ich, klar. Ja, genau. Und wie immer. Wenn ihr jetzt beschließt, dass ihr Mitgliedsbeiträge erst im Februar einziehen werdet, könnt ihr eine Regelung finden, dass ihr sagt, die Mitglieder, bei denen wir nicht gezogen haben, die erklären wir einfach zu Stimmberechtigten, oder? Können wir ja. Die einfach auf Stimmen setzen, ohne dass wir die Mitgliedsbeiträge bekommen haben. Und dann könnt ihr unter in den BBT spazieren. Ja, hätte was, finde ich. Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Es war doch mal anders. Seid ihr Schatzmeister-Team NRW befugt, auf dem Bundesparteitag in Bochum zu akkreditieren? Weil das durftet ihr doch mal nicht, oder? Durften wir. In Bochum haben wir auch akkreditiert. Ja. Weil im Januar gibt es vorm BBT nur anderthalb Banktage, ne? Ja, das war das im Dezember schon. Ja, selbst wenn, da sind auch nicht so viele, kriegt ihr das hin, die da, Swan will ja drauf bestehen und wir wissen ja, wie sehr sie NRW mag, dass das alles schon, ich glaube, am 2. oder was, im Sage eingebucht sein muss. Wie willst du das schaffen? Ich erkläre nochmal kurz den Prozess und auch zum Kontakt zu Swanhild zwei, drei Sachen. Da fange ich gerne mit an. Swanhild und ich haben eigentlich, was das Miteinanderarbeiten betrifft, einen guten Kontakt. Sehr respektvolles Miteinander. Es gibt kein Für und Wider, wenn NRW irgendwas macht. Also es wird genauso behandelt wie jeder andere auch und respektiert insbesondere die Arbeit, die wir in NRW leisten. Das weiß ich sehr zu schätzen. Insofern glaube ich nicht, dass wir da besondere Steine in den Weg gelegt bekommen. Das sehe ich eher andersrum. Nichtsdestotrotz, der Arbeitsablauf des Lastschrifteinzugsverfahren läuft folgendermaßen. Wir müssen einmal die Mitgliedsbeiträge fertigstellen im Sage-System. Dann wird im Anschluss die Lastschrift gezogen. Und nochmal im Anschluss wird ein Knopfdruck quasi der Mitgliedsbeitrag dann als gebucht betrachtet. Wir haben dann nochmal die Rückläufe, die ebenfalls nochmal gebucht werden müssen. Das geht aber relativ zügig, weil das dann ja auch passt. Wenn wir das Mitte Dezember bzw. Anfang Dezember machen, wie wir es gerade gesagt haben, sind wir bis zum 2. Januar damit auf jeden Fall durch. Auf jeden Fall früher, damit wir auch Weihnachten feiern können. Ein Fall, der wahrscheinlich passieren wird, wir ziehen Anfang Dezember und das Mitglied tritt zum 31.12. aus. Vielleicht gerade, weil wir gezogen haben oder weil es eh das machen wollte. Wie gehen wir vor? Wann überweisen wir zurück? Mitte Januar? As soon as possible. Okay, das kriegt er aber hin dann. Klar. Ich habe noch eine Frage. Woraus schließt ihr, dass ihr vor dem 1.1. die Einzüge einziehen dürft? Woraus wir das schließen? Indem wir das vorher ankündigen, dass wir das aufgrund der Stimmberechtigung zum PPT vorher tun und die Mitglieder die Möglichkeit haben, dem Ganzen zu widersprechen, indem ihre Einzugsermächtigung zurückrufen. Dadurch, dass sie das nicht tun, ist es eine stumme Willenserklärung, eine Zustimmung. Damit dürfen wir das. Normalerweise kann man doch aus einer Nichthandlung keine Entscheidung ableiten. Und auch zumindest nicht unter normalen Menschen, sondern nur unter Kaufleuten vielleicht. Das würde also bedeuten, wenn ihr Mitgliedsbeiträge, die erst im Januar fällig sind, schon im Dezember einzieht und man sich das nicht gefallen lässt, darf man nicht abstimmen. Schwierig, oder? Wieso schwierig? Ich meine, ihr wollt doch eure... Also ich unterstelle es bei jedem Mitglied, dass es ein... Warte doch mal, Vika, bitte. Ich unterstelle jedem Mitglied potenziell, dass er seinen Mitgliedsbeitrag bezahlen möchte. Und dass er zum BBT gehen möchte, Deutschen möchte. Wenn ich eine Einzugsermächtigung erteile, unterstelle ich auch mal, dass ich regelmäßig meinen Mitgliedsbeitrag zahlen möchte. Ich sehe die Problematik überhaupt nicht, über die wir hier diskutieren. Das sind Abers für 85 Ausnahmen. Ja. Es ist Dezember. Also für viele, die Familie haben, ist das wirklich ein Problem im Dezember. Vika, das brauchst du mir gerade nicht sagen. Okay, aber wir hatten noch andere. Es geht hier doch nicht um Gutwill oder Unterstellung. Es geht hier doch irgendwie um eine rechtliche Handhabe. Und ich glaube nicht, dass das alles so einfach ist. Also diese Zusammenhänge, die klingen in meinen Ohren ein bisschen wie Erpressung. Ich denke mir, klärt das nochmal, brauchen wir jetzt gar nicht weitersprechen. Klärt das bitte nochmal bis zum nächsten Mal. Wir wollen es bis zum nächsten Mal klären, brauchen wir es gar nicht mehr machen. Genau, dazu haben wir keine Zeit. Ich gebe euch mal eine Anregung. Ihr lasst euch gerade ja enorm davon treiben, dass der Bundesvorstand irgendetwas gemacht hat und das Ganze irgendwie auch verknüpft mit seinem zentralen Konto gedönst da. Handhabt das wie Piraten. Macht da eine Akkreditierungsstelle und macht einfach. Einfach bar bezahlen lassen, dann ist es doch ganz einfach. Nö, der Holgi meint einfach als berechtigt erklären. Entweder das oder du machst halt eine Akkreditierungsstelle mit 3-5 Leuten, was weiß ich, keine Ahnung, ne? Als Gedankenmodell. Aber lasst euch doch da nicht so treiben. Also ich kann mich auch mit der, wir machen das alles im Januar und alle sind stimmberechtigt anfreunden, aber Steffi soll es am Ende, muss es entscheiden, muss es verantworten, es ist ihr Bereich. Ja. Mal abgesehen davon, find mal irgendwie 3-4 Leute, die auf dem BPT dann sich erinnern, noch dazu in die Akkreditierung setzen. Die bringe ich dir. Die 3-4 Leute bringe ich dir. Ja, trotzdem ist eigentlich nicht unsere Sache, es ist ein BPT und kein LPT. Naja, Steffi, wirst du nicht viele finden. Ja, aber es trifft aus der Schnittmenge der ganzen Mitglieder doch nur die, die da tatsächlich teilnehmen und stimmberechtigt sein wollen. Das heißt, die Zweifelsfälle kannst du abfangen, indem du da bist und die bezahlen lässt. Ja. Steffi ist gerade raus. Ja, die hatte eben schon ein bisschen Verbindungsprobleme. Wer Sprecherraum will denn jetzt noch was sagen? Die jetzt sagen will, hüpfen bitte wieder runter. Ich muss mal kurz fragen, habt ihr gerade was Wichtiges gesagt? Weil ich bin irgendwie in der Verbindung gerade ziemlich schlecht. Ich habe nichts mehr verstanden. Nee, wir haben abgestimmt, dass wir das im Februar machen. Sonst nichts. Nein, Holgi hat nur vorgeschlagen, dass wir eine eigene Akkreditierung auf dem BPT anbieten. Aber das Argument wollte akkreditieren, ne? Nein, das Argument von ihm war ja noch eigentlich relativ schlüssig. Es geht ja eigentlich nur um die Leute, die auch beim BPT stimmberechtigt sein sollen. Jetzt können wir ja mal abschätzen, wie viele aus NRW da überhaupt hinkommen. Aber wie gesagt, musst du letztendlich entscheiden, Steffi. Nach Bochum macht relativ viele. Ja, aber ob es nicht doch handhabbarer wäre, in Anführungszeichen, vielleicht das doch halt auf Bar umzudenken. Aber wie gesagt, musst du halt entscheiden und keine Ahnung. Soviel ich weiß, richtet sich doch im Sage die Stimmberechtigung nach der Sollstellung. Schaffst du es denn, die Sollstellung am ersten einzubuchen, Steffi? Sie richtet sich nicht nur nach der Sollstellung. Ich dachte, das wird generiert nach der Sollstellung. Nein, wir können auch einfach einen Haken setzen bei allen Mitgliedern und automatisch sagen, dass sie stimmberechtigt sind. Aber nichtsdestotrotz, also auf der einen Seite höre ich mir seitdem ich gewählt wurde, bin an, dass wir dringend mahnen müssen und unsere Mitgliedserträge eintreiben müssen. Jetzt wollen wir möglichst früh das Ganze starten. Jetzt sagt ihr auch, komm, für 2014 setzen wir einfach alle auf stimmberechtigt. Finde ich ein bisschen suspekt. Es ist ja, sind ja nicht immer die gleichen, die unterschiedliche Sachen fordern müssen. Anyway, also die Arbeit muss gemacht werden, der Beitrag muss bezahlt werden. Wann? Ja, es ist dieses Jahr mal am 4.1. ein BPT. Letztendlich, Steffi, ist es dein Bereich und deine Entscheidung. Also du musst damit arbeiten und leben. Ja, das sehe ich genauso wie Carsten. Da ich das mit dem Jörg machen muss, würde ich bevorzugen, das am Anfang Dezember zu machen, muss das aber auch nochmal mit dem Jörg sprechen, ob er das zeitlich auch hinkriegt mit der Sollstellung, weil ich das den Datendump ja aus dem Verwaltungsbot. Ansonsten kriegen wir das hin. Gut, wir haben noch Redemeldungen. Ist vielleicht ein bisschen um die Ecken gedacht. Jetzt mal gesetzt den Fall, es kommen doch diese Rückbuchungen und die Rückbuchung kommt aber erst irgendwann Mitte Januar. Man kann ja 6 oder jetzt wohl bei SEPA das schriften, auch wenn ein genehmigter Vertrag und was vorliegt, kannst du trotzdem rückbuchen lassen. Blöde Frage, wenn jetzt jemand rückbuchen lässt, aber schon seine Stimmabgabe da getätigt hat, sowas geht nicht, oder? Weil man dann ja sein Recht irgendwie schon ausgeübt hat an der Stelle. Also sowas wie, ich buche es am 14. Januar wieder zurück, weil dann bin ich noch in der Frist, aber habe meine Stimmen abgegeben auf dem BPT. Also rein rechtlich schert die Bank das nicht, ob der bei uns auf dem BPT war und abgestimmt hat. Wenn der seiner Bank sagt, buch zurück, dann macht die und der Rechtsanspruch natürlich von unserer Seite bleibt bestehen. Ob und wie weit wir den dann eintreiben wollen, ist eine andere Geschichte. Naja, der Rechtsanspruch bleibt ja nicht bestehen, wenn er kein Mitglied mehr sein möchte und auch effektiv jetzt nicht ist und tatsächlich nicht auf dem BPT war. Das müsste man dann im Zweifelsfall ja dann nachprüfen bei jedem einzelnen Mitglied. Na gut, wir freuen uns, wird es schaffen. Danach hast du ja nicht gefragt, du hast von dem Mitglied gesprochen, das auf dem BPT war und akkreditiert wurde und mitgestimmt hat. Das kann natürlich auch seinen Mitgliedsbeitrag zurückfordern. Sollte die Kündigung des Mitgliedes vor Januar eingehen, dann ist es nicht mehr in 2014 Mitglied und braucht dementsprechend auch keinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Sollte die erst in 2014 eingehen, fällt der Mitgliedsbeitrag. Holgi, hast du noch was dazu zu sagen, oder? Ja, verschiedene Dinge. Normalerweise lasse ich mich nicht mit diesen Nummern treiben. Vorschlag, ja, du hast den Job. In dem Fall würde ich Carstens Team beitreten und wäre dann einer von denen, die er bringen könnte. Überlegt euch nochmal genau, warum dieser Termin, warum diese Mail, was ist Gegenstand der ganzen Nummer? Lasst das mal sacken und geht da einfach vernünftig mit um. Also das müsst ihr nicht heute Abend entscheiden. Ihr habt da noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt einen Haken setzen und ihr könnt Haken auch nach 3 Monaten wieder wegnehmen. Ne? Alles klar, danke dir für die Anregung. Ich würde sagen, dann brauchen wir jetzt hier auch nicht groß noch was abzustimmen. Ich glaube, der Redebedarf ist auch an sich gedeckt. Ich würde jetzt gerne die Sitzung weiterführen und zum nächsten Antrag kommen. Gibt es da Gegenrede? Keine Gegenrede? Nein. Gut. Alles klar, dann kommt jetzt das nächste Ticket. 91778, Request-Tracker für alle Kreisverbände und virtuellen Kreisverbände, welche eine Einrichtung wünschen. Da geht es um die Kommunalwahl und dass die eigene Trecker-Instanzen bekommen. Die Mail hat die betreffende, hat der Markus von Kreller geschrieben, unser Datenschutzbeauftragter. Und das ist im Prinzip eine Sache, die AG Technik einrichten müsste. Und ich lasse einfach mal den Markus zu Wort kommen lassen. Der ist nämlich oben im Raum. Hallo Markus. Ja, hi. Also der Text, den ich da geschrieben habe, der ist vielleicht ein bisschen missverständlich oder nicht ausreichend. Es geht also nicht nur darum, dass die Kreisverbände einen Request-Tracker benötigen, weil die meisten haben ja einen, gehe ich mal von aus. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass die einige Kreisverbände oder virtuelle Kreisverbände auch mehrere Queues brauchen, zum Beispiel Kommunalwahl-Ad oder sowas. Darüber hinaus gibt es Kreisverbände, die sind an mich herangetreten, wollen auf einmal eigene Server installieren mit bestimmten Applikationen, die personenbezogene Daten verarbeiten. Zum Beispiel jetzt hier die Düsseldorfer mit der SDMV. Und jetzt gibt es zwei Dinge zu klären. Die eine Sache ist, weil ich habe die Information, dass die AG Technik, ja, ich glaube, das war in der vorletzten Vorstandssitzung, gesagt hat, wir haben nicht mehr so viel Kapazitäten, um alle Anfragen abzuarbeiten. Das wäre jetzt die eine Frage. Ist die AG Technik in der Lage, alle Anfragen für alle Queues, die quasi jetzt reinkommen sollen, auch einzurichten? Wenn das der Fall ist, dass die Kapazitäten da sind, dann würde dieser erste Punkt also quasi schon mal erledigt sein. Also dann brauchen ja die Kreisverbände und sonstigen Gliederungen keinen eigenen Request-Tracker. Da würde ich erstmal gerne die Meinung von der AG Technik hören, ob ihr die Anfragen für mehrere Queues, egal von welchem Kreisverband, administrieren könnt. Moment, bevor jetzt alle anfangen wild durcheinander zu reden, ich finde, dass das Thema ist wichtig, ja, und das sollten wir auch klären, aber das könnt ihr doch auch in der AG Technik-Sitzung klären, oder muss das in der Vorstandssitzung sein? Gewissermaßen muss es. Beziehungsweise es muss eine, also wir haben zwar noch Leute, die theoretisch die DSVs überprüfen können, um dann auch Leute entsprechend in die RTs halt reinzulassen. Allerdings zum Beispiel wäre es ganz günstig, wenn zum Beispiel mein Antrag, meine Anfrage bezüglich dessen, dass ich diese Möglichkeit auch habe, auch entsprechend rankommt, weil damit wir das auch real dann tatsächlich umsetzen könnten. Und nicht nachher, dass es an ein paar wenigen nachher hängen bleibt. Also wenn ich auch noch kurz was dazu sagen darf, ich denke nicht, dass das irgendein Problem ist. Die meisten Kreise haben schon etwas Entsprechendes. Sowas parallel für alle aufzusetzen, ist kein großes Ding. Ich glaube, dass wir das hinbekommen. Wir haben genügend RT-Admins in der Technik. Das sollten wir hinbekommen. Ja, von was für einem Bedarf wir hier überhaupt reden. Weil jetzt nur eine Queue zu schalten, das ist ja relativ schnell gemacht. Da springe ich auch gerne noch mit ein. Das ist nicht das Ding. Ja gut, ich kläre das nochmal ab, wenn die entsprechenden Anfragen nochmal kommen. Auf jeden Fall betrachte ich jetzt den einen Punkt als erledigt. Ich gehe mal davon aus, dass die AG Technik das wuppen kann. So, die andere Sache ist, es gibt halt bestimmte Kreisverbände, die eigene Server installieren mit entsprechenden Applikationen. Zum Beispiel die SDMV. Und sobald halt Datenverarbeitungssysteme installiert werden, die personenbezogene Daten verarbeiten, die einen besonderen Schutzbedarf haben, beispielsweise die politische Meinung, das wäre die SDMV, dann müssen die einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Ich hatte vor ein paar Wochen mal mit Eiself gesprochen, dass ich für Düsseldorf den Datenschutzbeauftragten mitmachen könnte. Das habe ich mittlerweile revidiert, weil ich das zeitlich nicht schaffe. Das gilt auch für alle anderen Kreisverbände, die dementsprechend einen Datenschutzbeauftragten benötigen. Das heißt also jetzt an alle Kreisverbände die Information von mir, wenn ihr also solche Applikationen aufsetzt, die Kriterien erfüllen, die ich gerade genannt habe, dann braucht ihr einen Datenschutzbeauftragten. Weil ihr seid eine eigene verantwortliche Stelle. Und wenn ihr das nicht tut, gibt es ein kleines Problem mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Das quasi nur als Information. Ich bin nicht zuständig für die Kreisverbände. Dementsprechend werde ich mich um diese Sachen also auch nicht kümmern müssen und nicht kümmern können. Dementsprechend seid ihr in der eigenen Verantwortung. Das nur als Info. Okay, kurze Gegenfrage. Wenn aber jetzt ein VKV auf die Idee kämen würde, wärst du schon zuständig, weil du ja für den Landesverband zuständig bist, oder? Korrekt. Alles klar. Gut, das ist jetzt ein Einzelfall, weil ich glaube, außer Düsseldorf hat kein Kreisverband bisher eine SDMV. Und ja, müssen wir halt auf dem Schirm haben und dann die Leute danach auch darauf sensibilisieren, dass sie darauf achten. Kurze Frage dazu noch, fällt mir gerade ein. Markus, sehe ich das richtig? Das gilt auch dafür, wenn man zum Beispiel eine Line-Survey-Instanz hat und entsprechend dann Accounts dann bezüglich Mitgliedern dann darauf hat, ne? Ja, sehe ich so. Ja. Das heißt, wenn man eine Line-Survey umsetzt, da dürfen da eigentlich keine personenbezogene Daten gespeichert werden. Ja, die auf eine Person zurückzuführen sind, nur mit Einwilligungserklärung, ne, und entsprechenden Datenschutzhinweis bei der Registrierung. Ne, wenn man darauf achtet, ist es wieder eine andere Geschichte. Ne? Wenn man darauf hinweist, welche Daten verarbeitet werden, zu welchen Zwecken, und wenn man dann einen entsprechenden Registrierungsprozess hat, wo der entsprechende das dann auch bestätigt, ne, dass er die Person ist, die sich registriert hat, dann ist das schon eine sicherere Variante. Aber wie gesagt, wenn es VKVs sind, die solche Systeme aufsetzen, dann möchten die mich bitte vorab informieren, damit ich eine entsprechende Vorabkontrolle durchführen kann. Okay, alles klar. Also ich würde das ganze Thema jetzt nicht so gerne ausufern lassen. Klärt das bitte, wenn ihr Einzelfragen habt. Ich sehe jetzt gerade Marius aus Düsseldorf, du springst hier hoch. Du hast mit Sicherheit ganz brennende Fragen an den Markus. Vielleicht könnt ihr das untereinander hier auf Mumble nochmal irgendwo klären. Weil das wird jetzt wirklich die Vorstandssitzung sprengen und ich würde ganz gerne weiter in der TO nach unten gehen, dass wir heute zeitig fertig werden. Wäre das okay für euch? Ja, das ist in Ordnung. Ich habe auch eigentlich keine Fragen. Deswegen, ich hatte nur, bin jetzt nur gerade ein bisschen aufgeschreckt, gehört, aber das hätte irgendwas mit der SDMV tun. Bin ich jetzt gerade irritiert, weil es hatte nicht damit überhaupt nichts zu tun. Gut, aber das können wir so klären, das ist okay. Das ist ja wie gesagt ein Düsseldorfer Fall, vielleicht könnt ihr da nochmal euch zusammensetzen. Ich bin da zwar jetzt auch sehr dran interessiert, aber ich mache jetzt gerade die Sitzungsleitung von der Vorstandssitzung und nicht vom KV Düsseldorf. So, gut, ich gehe weiter im Pad und da kommt jetzt als nächstes das Ticket Nummer 93205. Zukünftiges Vorgehen zur Ausleihe von Technik. Ja, Thema Beamer, ich denke ihr wisst, wovon ich rede. Selbstverstecktes Equipment und so. Thema 1, die AG Technik würde die Dinge, also die zu verleihenden Dinge, gerne in Zukunft ausschließlich gegen ein Pfand rausgeben und braucht dafür das Okay des Vorstands. Ja, Thema 2, wie ist das mit dem Verleih generell? Mit Verleih an andere LVs, UPs, Pico oder, verleihen wir das oder nicht? Und da hätte gerne der X-Pack eine Entscheidung von uns. So, da müssten wir da jetzt vielleicht noch in den auch nicht als Antrag formulierten Antrag vielleicht noch reinschreiben, dafür, dagegen oder Enthaltung. Ich frage mal zu Thema 1, sind wir dafür, dass die AG Technik auf ausgeliehene Gegenstände ein Pfand von 50 Euro erhebt, damit die Dinge auch wieder zeitig zurückkommen, und da ist auch noch eine kleine Bedingung dran geknüpft, wenn eine Person das Geld nicht rechtzeitig zurückbringt und das von einem anderen gebucht wurde, dass das Geld damit benutzt wird, eventuell ein anderes Leihgerät zu besorgen. Das wäre, glaube ich, hilfreich für die AG Technik. Ich frage das jetzt einfach mal ab. Seid ihr dafür? Stimmen wir dem Antrag so zu, dass die AG Technik so verfahren darf? Ich gehe von oben runter. Ja, Moment, der Carsten ist weggeschrieben. Ja, und ich habe dazu auch noch Fragen. Ja. Okay. Ja gut, dann diskutieren wir das mal eben. Da sind jetzt gerade Björn und Janis in den Raum gesprungen. Dann lasse ich dir jetzt nochmal kurz zu Wort kommen, bis Carsten wieder da ist. Björn, du hast den Antrag gestellt, du hast mal Rederecht jetzt. Ich bin erstmal als Fragenbeantworter hier. Also frag gerne. Ich bin Unterstützer. Okay, ich brauche mal kurz eine Definition von Gerät. Okay, wer kann die Frage beantworten von Christian? Nochmal, die Anfrage zielt momentan eigentlich primär auf die Beamer ab, weil die Beamer eigentlich das Einzige sind, was wir in irgendeiner Form regelmäßig ausleihen. Sollte das irgendwie für anderes Equipment mal akut werden, denke ich, ist das eine Grundsatzentscheidung, dann überlegen wir uns nochmal irgendwie, weiß ich nicht, wenn jemand ein Kabel ausleiht, nehme ich dem keine 50 Euro ab, das können wir dann nochmal irgendwie klären, aber erstmal geht es überhaupt um die Grundsatzentscheidung, ob wir das so wollen. Ja, das meine ich aber. Ich meine, gut, fürs Kabel nicht, für den Beamer schon. Und wenn jemand 5 Mikrofone ausleiht, sind es 250 Euro. Ja, darum sage ich ja. Thema 1, die AG-Technik würde die Beamer gerne in Zukunft ausschließlich gegen Pfand rausgeben. Bisher ist das meines Wissens so ziemlich das Einzige, was wir regelmäßig verleihen, oder Timmy? Solange wir keine Audiotechnik machen, ist es eigentlich das, was wir am meisten verleihen. Wir haben aber auch zwischendurch Switche, Access Points etc. Und es geht sich auch hauptsächlich darum, dass das Zeug wieder zurückkommt, weil das haben wir aus Vergangenheit und wenn wir wirklich diesen Prozess gehen wollen, dass wir aus Fehlern lernen, das heißt es ganz klar, dass die Geräte wieder zurückkommen und nicht, dass irgendjemand wieder, der die Geräte betreut, die Dinger irgendwo in NRW wieder einsammeln darf. Kann ich dazu was sagen? Also einfach ein Meinungsbeitrag zu dem Antrag. Wir leihen relativ häufig Beamer aus und wir müssen sehr knapp kalkulieren hier im Rhein-Erft-Kreis und das wird problematisch, dann 50 Euro, ob man nicht überlegen könnte, ein anderes Pfand zu nehmen, beispielsweise einen Personalausweis. Ohne der AG Technik ans Knie pinkeln zu wollen, ihr habt das sehr lax gehandhabt, meiner Ansicht nach. Also ich wir haben sie gar nicht gehandhabt vorher. Ja, also ich habe jetzt wegen Audiotechnik zur WMR nachgefragt, da war das, ja, die ist in der Berti, hol dir die da mal. Das einzige Problem war, den Schlüssel dafür zu besorgen. So, und da hat niemand nach meinem Personalausweis gefragt, niemand hat eingetragen, dass ich die Sachen weggenommen habe. So, und wenn ihr wollt, dass die Sachen zurückkommen, dann kümmert euch drum. Und bleibt da dran und führt eine Liste und lasst euch den Kram quittieren. Und wer das nicht rechtzeitig zurückbringt, der wird dann damit belangt. Während das Zeug in der AG, in der Berti lag, haben wir das gar nicht verwaltet. Das ist durch die Leute, die dann das Berti, die Berti besetzt haben, verwaltet worden. Am Anfang halt durch den Alex, der ja auch AG-Technik-Mitglied ist. Da ist das auch quittiert und unterschrieben und so weiter worden. Das ist dann nachher, als Alex raus war, irgendwie so ein bisschen untergegangen. Und das soll geändert werden. Und ja, natürlich wird das dann auch einigen Stellen anders gehandhabt und nicht mehr mit, ja, ist da, mach mal hier unter der Hand und habe ich bei mir im Kofferraum, holst du dir raus und so. Ja, das ist bisher scheiße gehandhabt. Aber ich sehe auch, ehrlich gesagt, nur weil wir keine Quittung rausgeben, dass die Beamer irgendwie monatelang durch den LV torkeln, ohne wieder aufzutauchen. Das ist eine Sache, ich will irgendwie keinen Detektiv spielen. Nee, du musst ja keinen Detektiv spielen, wenn du dir aufschreibst, wer den Kram hat. Das so, soll jetzt nicht in der Diskussion ausarten. Also das ging jetzt erstmal hauptsächlich um die Beamer und ob es da ein Pfand gibt, weil die Beamer ja auch nicht so ganz billig sind. Also bei einzelnen Mehrfachsteckdosen oder so, da muss ja jetzt nicht Pfand draufgelegt werden. Es ging jetzt hauptsächlich um relativ teure Dinge. Was ich allerdings anmerken möchte, ist, wir hatten auf der letzten Vorstandsklausur bereits das Thema, dass es jemanden geben muss, der sich allgemein über die Dinge, um die Dinge kümmern muss, die dem LV gehören. Und ich frage mich eben gerade auch, genauso wie Leute, die jetzt gerade in den Chat, in den Mumble-Chat schreiben, ob das eben Aufgabe der AG Technik ist oder ob das nicht vielleicht sogar Aufgabe wäre, eine Person, die sich um nichts anderes kümmert, nämlich eben eine Liste zu haben mit Dingen, die dem Landesverband gehören und dafür Sorge zu tragen, dass die Dinger wieder zeitig zurückkommen. Darf ich mal was sagen dazu? Moment. Ich würde gerne meine Kollegen im Vorstand dazu nochmal fragen. Ich weiß, dass Carsten noch nicht zurück ist, aber Maja, du warst ja mit in der Vorstandsklausur. Wir hatten, soweit ich weiß, gesagt, dass wir eine Stelle ausschreiben wollen für eine Art Zeugwart, der sich um die Dinge kümmert, die in der Berti sind, dass die da zentral irgendwo gelagert werden, oder? Ja, wir müssen zumindest eine Stelle haben, wo das Ganze verwaltet wird, wo dann Listen geführt werden oder so. Und da wäre es ja logisch, wenn wir da eine Person haben, die sich darum kümmert. Und wenn das Ganze in der Berti gelagert wird, dann vielleicht jemand, der öfter in der Berti ist. Weil, wie gesagt, also im Moment ist es ein Fischen im Trüben und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Nee, und das ist hat sich einfach irgendwie so eingeschlichen, dass die AG Technik sich drum kümmert. Aber meiner Meinung nach ist das nicht deren Aufgabe. Die haben schon genug Kram an der Backe, worum sie sich kümmern müssen. Und mal abgesehen davon, dass die auch noch darauf warten, dass wir Leute beauftragen, sich ums Mumble zu kümmern, finde ich, sollten wir das eben auch nicht der AG Technik auftragen. So, da wir jetzt gerade auf Carsten warten, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass du den Antrag zurückziehst, Björn, und dass wir uns darum kümmern, im Landesvorstand jemanden erstmal aus dem Vorstand damit zu beauftragen, sich darum zu kümmern, dass diese Dinger eben verwaltet werden und dass wir jemanden ausschreiben oder fragen, der dazu bereit erklärt, den ganzen Kram zu übernehmen, dass das nicht mehr ihr machen müsst. Was denkst du darüber? Ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir sehen da in der AG gar nicht mal so das Problem, bei die Dinger zu verwalten. Wir haben auch jetzt irgendwie Ausleihsoftware und so schon halbwegs fertig. Haben sie nicht alle in drauf lagern, sondern einer ist bei mir, einer ist beim Timmy, damit die Fahrtwege für die Leute im Idealfall vielleicht nicht ganz so weit sind. Also da sehe ich jetzt auch gar nicht so das Problem drin. Wo sind die Beamer denn jetzt gerade? Bei euch zu Hause oder wo? Ja, die lagern momentan bei uns zu Hause, weil wir sie nicht ins Lager tun wollten, damit wir, wenn jemand sie kurzfristig braucht, nicht erst jemand mit Lagerschlüsselrechten nach Essen ins Lager fährt, um die da rauszuholen, sondern damit die ein bisschen über, damit wir die haben, aber da schnell drauf zugreifen können. Also einer ist beim Björn, einer ist bei mir. Und die Alternative ist auch, weil ich ehrlich gesagt immer wieder der Meinung bin, dass der Beamer, wenn er abgeholt wird, je nachdem, wo das Ding steht, nicht unbedingt optimal ist, dass auch die Leute aus OWL zum Beispiel nach Essen oder so fahren müssten für einen Beamer, dass man das Ding vielleicht auch verschicken kann. Da sind auch logistische Prozesse für notwendig. Machbar ist das alles. Und wir haben auch von diesem Zeitaufwand da erstmal keine großen Probleme, sondern es geht sich einfach darum, wir haben jetzt ein zentrales Lager in Essen. Nichts ist mehr dezentral verteilt. Man lässt sich wesentlich besser logistisch handeln, dass die Geräte an einem Standort stehen. Die Beamer sind jetzt eine Ausnahme, aber es geht sich auch darum, wir vermissen bis heute immer noch einen BenQ-Beamer und wir müssen endlich aus diesen Fehlern lernen, dass Geräte dementsprechend auch zeitnah zurückkommen und auch Termine eingehalten werden. Deshalb würde ich den Björn auch bitten, den Antrag nicht zurückzuziehen. Auch wenn sich viele da auf den Schlips getreten fühlen, dass dann Pfand erhoben wird. Nur so ist das in Zukunft lösbar, dass die Geräte wieder zeitnah zurückkommen. Ich würde gern den Alex eigentlich noch bitten, weil der Alex war derjenige, der die Geräte irgendwo aus ganz weit entfernt NRW zurückgeholt hat. Das war in dem Fall auch Audiotechnik. Einfach mal ein anderes Konzept machen, weil so wie die Konzepte bisher laufen, funktionieren sie einfach nicht. Gut, der Gero hatte erst eine Wortmeldung. Ja, danke. Ich würde auch darum bitten, den Antrag, so wie er von Björn gestellt worden ist, so abzustimmen und auch anzunehmen. Im Zweifel, wenn das mit den 50 Euro das Problem ist, schreibt einen Halbsatz dahinter oder etwas dem Wert angemessenes. Dann kann meinetwegen jemand, der die 50 Euro da nicht hat, dann für die 2 Tage in Perso hinterlegen. Ist alles in Ordnung. Ich möchte davor warnen, das einfach nur auf die lange Bank zu schieben. Das wird nämlich dazu führen, dass es unter Umständen noch Monate, in denen wir Equipment verleihen könnten, es unorganisiert läuft. Ich finde nicht, dass wir warten können, bis wir irgendwann einen Inventarbeauftragten haben. Wenn wir den haben, können wir das gerne alles wieder ändern, aber wir haben das Problem jetzt und könnten es damit schnell und unbürokratisch lösen. Okay, alles klar, ich habe schon verstanden. Also insofern war das ein piratiges Mandat von der AG Technik und ihr fragt jetzt nur, ob ihr das so machen dürft. Halte ich für eine gute Idee und wir gucken, ob das funktioniert. Für alle anderen Sachen außer Beamer müssen wir dann natürlich gucken, was wird da angefragt und inwieweit ist so ein Pfand von 50 Euro da berechtigt oder nicht. Ist halt die Frage, ob das Sinn macht, da jedes Mal wieder einen Antrag zu stellen, aber wir könnten ja eventuell dann auch einfach, wenn ihr da sowieso euch schon Gedanken drüber macht, was funktioniert, eine allgemeine Handhabe mit den technischen Dingen des Landesverbandes zu entwerfen, weil ja, ihr lagert die Sachen, ihr verwendet die Sachen, ihr gebt die raus, ihr nehmt sie auch wieder zurück. Dann müssen wir die auch nicht zentral in der Berti lagern, sondern können das so machen, wie ihr das vorgeschlagen habt. Gibt es da noch weiteren Redebedarf zu? Ja. Ich möchte an die Technik kurz noch die Frage richten, ob sie sich vorstellen können, die Höhe des Pfandes auch unter Umständen selbst zu bestimmen. Und ich wollte noch mal kurz sagen, der Personalausweis ist kein geeignetes Pfand. Ja. Personalausweisgesetz sagt, ist nicht, dürfen wir nicht. Aber hätte ich jetzt auch noch gesagt. Also wenn man uns ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde, also wenn man uns einen Freifahrtschein gibt, dass wir selber das bestimmen, beziehungsweise selber Vorschläge machen und ihr segnet das nochmal nachträglich ab, damit könnte ich mich abfreuen, dass ihr es mal nachträglich absegnet, aber dass wir jetzt, je nachdem, was jetzt ausgeliehen werden, was angefragt wird, selbstständig was machen, da habe ich meine Probleme mit. Wie wollt ihr das machen? Wollt ihr dann, wenn wir jetzt Technik machen wir sowieso nicht. Okay. Nur damit da keine Missverständnisse aufkommen. Bis jetzt machen wir um Audiotechnik kümmern wir uns momentan bis jetzt nicht. Allerdings, die Frage ist richtig, die Sache ist halt, wir haben zum Beispiel Switche und da ist dann zum Beispiel, oder auch Router, und da ist dann entsprechend die Überlegung, dass wir dann eventuell 20 Euro nehmen. Aber das ist halt das Problem. Um es vielleicht mal zu beenden, Packe hat eben vom Pirati-Mandat gesprochen und dann würde ich doch sagen, dann überlass man den Jungs auch das Pirati-Mandat, das sind alles verantwortungsbewusste Leute, denke ich, und ich sehe das Problem nicht, das jetzt so im genau diskutieren zu müssen, also. Ja. Jo. Also ich finde, wir müssen es auch jetzt nicht in Ebscher breiten, wir haben noch ein paar Themen und noch ein LÖ-Teil. Der ursprüngliche Antrag enthielt auch die Bitte, die 50 Euro in die Pensionskasse der AG Technik zu zahlen. Wir haben das schon auf Drängen der Leute geändert. Ja, wollen wir den Antrag jetzt so abstimmen? Gut, dann stimmen wir den jetzt so ab, Christian. Also ich formuliere nochmal, wir stimmen jetzt darüber ab, dass die AG Technik einen wie auch immer gearteten Betrag als Pfand nehmen darf, dass sie teilweise auch selber bestimmen kann, je nach nach Wert oder eben finanzieller Situation des Ausleihenden, und wir stimmen darüber ab, ob sie das darf oder nicht. Christian, bist du dafür, dagegen oder enthältst du dich? Ich bin dafür. Carsten, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Jo. Okay, Daniel? Dafür. Maja? Dafür. Und ich bin auch dafür. Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Jetzt geht es noch um die Frage, dürfen die auch Geräte für Aktionen auch verleihen, die jetzt nicht direkt von den Piraten NRW sind, sondern eben nur am Rande mit den Piraten NRW zu tun haben, wie zum Beispiel Yuppies, Pico oder? Also mein Vorschlag für das Thema wäre, Sachen, die in irgendeiner Form Piraten nah sind, würde ich sagen, machen wir erstmal nach eigenem Ermessen. Sind wir uns nicht sicher, würden wir denjenigen zu euch schicken und sagen, er soll bei euch bitte sagen, wäre mein Vorschlag. Ja, das ist ja auch Vertrauenssache, aber würde ich grundsätzlich, wäre glaube ich ganz gut, wenn wir das trotzdem abstimmen, damit ihr da die Sicherheit habt. Christian? Wollen wir da eben die Claudia einen Antrag, also die schreibt gerade noch. Achso, ja, ich werde das jetzt schon abgestimmt, damit es ein bisschen zügiger geht. Okay, ja gut. Mach ruhig, ist kein Problem. Ich schreibe, wenn ich nicht mitkomme. Okay. Christian. Ja, nochmal, zum dritten Mal dafür, ja. Okay, Carsten. Hey, you. Daniel. Ja. Maja. Ja. Okay, ich bin auch dafür, damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Damit sind beide Anträge angenommen. Wenn irgendwas ist, meldet euch bei uns und wir können dann nochmal weiter gucken. Wunderbar, dann melde ich mich jetzt bei dir und sage, dass du genau die Zeile übersprungen hast, in der drin steht, dass ich was von euch noch möchte. Nämlich, dass ihr mir irgendjemand aus der Rechtsabteilung vermittelt, mit dem ich irgendwie dieses Ausleihformular machen kann, damit ich da keinen Scheiß reinschreibe. Ja, da also kannst du den Paranoia-Pirat oder die Backschafter oder den Markus Kompa oder den Udo Vetter fragen. Kannst du dir aussuchen. Alles klar, ich werfe eine Münze. Danke. Bitte. So, dann kommt als nächstes Gültigkeitsdauer der Finanzanträge. Der XP kann direkt wieder... Nee, das ist gar kein Antrag. Ja, das sind ja jetzt nur noch Themen, die sonstigen Themen. Ach so, das war das der Hinweis von... Ja, alles klar. Das hat der Expert gerade schon gesagt. Genau, die VKV oder die allgemein beantragten Budgets sind ja, wie gesagt, aufgrund der geänderten GO nur noch 6 Monate gültig, es sei denn, es wird ein anderes Datum in den Antrag geschrieben. Darauf wollte er nur noch mal hinweisen, also wisst ihr Bescheid. Und zum nächsten Punkt würde ich gerne etwas sagen. Ja, ich weiß eh gar nicht, worum es da geht. Nachfrage aus dem Zuhörraum. Es gab auf dem LPT ein Gespräch mit Jens mit Moderation stattfindet. Das ist gar kein vollständiger genau. Satz. Genau, da hatte Moment der Hartmut Klein vorhin nachgefragt. Das war, der hatte mit dem Jens länger auf dem LPT geredet, weil es ja im Raum stand, ob Menschen ein Misstrauensvotum stellen wollen oder nicht. Und der Jens hat ihm zugesagt, es soll ein moderiertes Gespräch geben mit dem Landesvorstand, wo zum Beispiel solche Gerüchte im Raum standen, die dann geklärt werden sollten. So, ich habe nämlich gerade den Jens schnell angeschrieben per WhatsApp. Er ist nicht ganz aus dem Neuland vertrieben, nur ein bisschen. Also WhatsApp hat funktioniert und er lässt sich 1000-mal entschuldigen, ihm ist das bis jetzt durchgegangen. Er wird das aber organisieren und auf uns zukommen. Genau. Okay. Das war da einfach mal, wie gesagt, gab es ja anscheinend irgendwelche Gerüchte, die im Raum standen, weshalb es dann ein Misstrauensvotum geben sollte. Und der Jens hatte gesagt, da soll es dann eine große Gesprächsrunde mal geben, um solche Gerüchte dann mal auszuräumen. Und wie gesagt, er ist da mit auf uns ja bisher noch nicht zugekommen, ihm ist es durchgegangen, er lässt sich da entschuldigen. Und da ich das ja jetzt auch gesage und gerade mit ihm gesprochen habe, werde ich ihn da in die Hacken treten. Okay, dann hoffe ich mal, dass der Hartmut Klein das auch mitgeschnitten hat, weil den sehe ich gerade im Zuhörerraum. Doch, unten. Genau. Ja. Hartmut, wenn du das so mitbekommen hast, dann komm da nochmal kurz hoch, dass ich das dem Jens dann sagen kann. Okay, wunderbar. Ich sag's ihm auch. Ja, also wie gesagt, der Jens lässt sich entschuldigen und wie gesagt, ist halt im Moment immer alles sehr viel Arbeit im Vorstand und sorry. Ja gut, nur ganz kurz nochmal dazu. Ich hoffe, dass das jetzt relativ zeitnah vielleicht möglich ist, weil er hatte mir 2 bis 3 Wochen zugesagt. Wir sind inzwischen 5 Wochen rüber und nicht, dass das nachher wieder in Vergesslichkeit gerät, weil da sind einige wichtige Themen zu sprechen und ich glaube... Ja. Dass ja. Der Jens sich dann auch an seine Zusage hält. Genau, wie gesagt, ihm ist es bisher durchgegangen. Und sorry dafür in seinem Namen. Und wie gesagt, ich werde ihn da dann auch erinnern. Wir treten ihn. Genau. So. Ist noch in den Zuhörerraum, in den Sprechenraum, sorry, gesprungen. Ja, okay, ja. Auch sorry, aber da war ja noch was. Du hattest, ja, ich hatte die Frage in Mumble-Chat, aber nicht in den Pet-Chat geschrieben. Aber wenn ihr da noch kurz drauf einreden wollen würdet, wären wir das auch lieb. Ah, genau, die Marina Mambach-Sache. Die Solzken hatte in den, jemand hat es für sie dann in den Pet-Chat kopiert und in den Mumble-Chat geschrieben, warum in den letzten paar Malen keiner in Marina Mumble war. Wir sollten da mal wieder zuverlässiger werden und hingehen. Ja, ich weiß, bei einem Termin habe ich es verpennt, weil ich da krank war oder irgendwas mir dazwischen gekommen ist. Ich weiß nicht mehr, aber ich wollte jetzt, also ich habe das Pad schon offen, ich habe auch schon was reingeschrieben und wollte da auch teilnehmen. Vielleicht können wir das da zusammen machen, Maja. Wann ist das? Ich habe jetzt gerade den Termin nicht im Kopf. Morgen Abend. Ja, ja, schon. 15. Wir geloben Besserung. Super, das ist klasse. Ja, Paki, du hast die Sitzungsleitung immer noch. Ich habe das gerade an mich gerissen, sorry. Sync-Mail-Adressen zum Bund. Was? Moment, was war das gerade? Momentchen. Ich bin gerade dabei, den Link zur Marina Mumble nochmal zu posten. Hervorragend. So, da ist er. Da habe ich auch schon ein bisschen was reingeschrieben. Moderation. Was heißt Sync-Mail-Adressen zum Bund? Keine Ahnung, wer das da reingeschrieben hat und was das bedeuten soll. Ich habe sie gerade nicht mehr im Kopf, wie das war. Das war das, was Carsten beantwortet hat, oder Carsten? War das das? Was? Sync-Mail-Adressen zum Bund. Aus dem Team. Damit sind keine Mailadressen gemeint, damit ist gemeint, dass die Mitgliederdaten der Ausgetretenen in Sage synchronisiert werden sollen, wenn ich mich nicht total irre. Ah, ja, und da hat Carsten gesagt, das funktioniert, ne? Der hat doch Brinkner hatte doch eben gefragt. Genau. Ah, okay, ja, da steht da alles so untereinander, ich bin vollkommen verwirrt. Dann machen wir weiter. Okay, ist geklärt, ja. Ja. Alles klar. Dann kommt jetzt Moderation zu Mumble. Ich bin einfach zeitlich noch nicht dazu gekommen, mich drum zu kümmern. Hab's aber nicht vergessen. Ich habe auch schon diverse Angebote bekommen von Leuten, die mir da helfen wollen. Die sind aber auch zeitlich noch ein bisschen in anderen Sachen eingespannt. Und ich habe dich auch nicht vergessen, Wolle. Werde da auch nochmal auf dich zukommen. Nur ich, wie gesagt, ich habe im Moment noch andere Baustellen gehabt mit dem Pressesprecher und so. Wenn das alles vom Tisch ist, dann nehme ich das Thema Moderation, Mumble und auch gerade für die AG Technik, die da auch heiß drauf wartet, dass wir da tätig werden, in Angriff. Deswegen wollte ich auch nochmal hinzufügen, ich wäre durchaus bereit, administrativ euch unter die Arme zu greifen. Ja, dann kommen wir dann auf dich zu. Wir hatten doch letztens einen Antrag bezüglich eines Mumble-Besuchers, der halt, wenn er noch mehr stört, halt gebannt wird. Und damit das halt auch von möglichst vielen Leuten dann umgesetzt werden kann und nicht immer die drei Leutchen aus der AG-Technik gefragt werden müssen, brauchen wir da natürlich Hilfe, keine Frage. So, dann kommt das Thema SEPA-Einzugsermächtigung. Kannst du da was zu sagen, Carsten? Hatten wir das jetzt nicht schon, das Thema? Groß? Yep. Ja. Okay. Einzugsermächtigung. Ach so. Ja. Ja, das läuft ja sowieso weiter. Also Einzugsermächtigungen werden ja auch nicht ungültig, nur weil jetzt SEPA ist. Das weiß ich. Das weiß ich sogar aus dem Unternehmen bei uns. Gut, dann kommt jetzt Nachfragen GE zu BV und Kreisgeldern. Das ist, glaube ich, GE ist Gelsenkirchen, ne? Jupp, da müsste dann derjenige nochmal hochspringen. Hi. Er ist gesprungen. Er ist gesprungen, Hallöchen. Jürgen. Ja, Steffi ist ja nun leider nicht mehr da und zwar folgendes, aber vielleicht Carsten kannst du was sagen dazu, wie das funktioniert. Wir haben jetzt unser Bankkonto eingerichtet hier in Gelsenkirchen für den Kreisverband und jetzt wollte ich einfach fragen, wir haben eine Schatzmeister-Mail gemacht von unserem Schatzmeister zur Steffi mit der Bitte, die uns zustehenden Gelder auf unser Konto zu überweisen. Haben aber weder eine Eingangsbestätigung noch wissen wir, ob wir das so richtig gemacht haben. Wie funktioniert das jetzt? Wie müssen wir da vorgehen? Carsten, möchtest du oder soll ich? Sag mal, du machst. Gut, der Carsten kann da nichts zu sagen. Das ist eine Schatzmeister-Sache, wie gerade schon gesagt. Ohne Ticketnummer kann ich dir relativ wenig dazu sagen. Wenn du keine Eingangsbestätigung bekommen hast, würde ich dir einfach empfehlen, die Mail nochmal zu schicken. An Schatzmeister Ed, würde ich sagen, ne? Das ist eine gute Idee. Ja, da ist sie ja hingegangen. Nun bin ich natürlich nicht der Schatzmeister, sondern nur, naja, egal. Also nochmal schicken und nochmal fragen. Okay, alles klar. Genau, also wir wissen, wenn es angekommen ist, gibt es immer so eine Bestätigungsmail. Das ist dann, ansonsten ist immer schiefgegangen. Naja, ist ja nicht tragisch. Für mich war, ich wollte eigentlich nur erfahren, wie der Weg ist. Das ist eigentlich alles. X-Pack, da bist du doch prädestiniert. Erklär's mir mal. Ja, du schickst eine E-Mail mit den Daten an Schatzmeister@ und, ne? Das ist es. Und dann sage ich Kohle her. Habe ich das richtig verstanden? Ja, und dann sagen wir vielen Dank für deine E-Mail. Wir werden sie irgendwann bearbeiten. Okay. Wunderbar. Wieder jemand glücklich gemacht. Darf ich doch mal eine kurze Anmerkung bringen? Ja, klar. Je nachdem, wo wir da gerade stehen, was zu tun ist, ob das alles klar ist mit den Mitgliedsbeiträgen, kann das schon mal ein bisschen dauern, bis man exakte Zahlen hat. Also jetzt auch die, okay, wir haben jetzt die Aufbereitung aus 2012 gemacht und die ein paar Sachen sind jetzt im Moment irgendwie relativ klar, aber wenn mal ein KV sich gründet und einfach mal nur einen Abschlag haben möchte, dann ist das auch eigentlich jederzeit gut möglich. Auch wenn der Buchungsstand dann gerade nicht so exakt ist, aber wenn man ungefähr so das Gefühl hat, die haben so zwischen 1200 und 1800 Euro und jemand fragt nach einem Abschlag von 600, dann hat Steffi da keine Probleme, die eben rüber zu überweisen. Okay. Naja, das ist nicht so tragisch. Wir legen das auch alle aus hier, bis das dann soweit ist. Hauptsache, es dauert nicht dann bis zum Jahr 2020 oder so. Nö, spätestens 2019 sind wir damit fertig. Ich habe auch gerade nochmal im RT gesucht. Da scheint keine E-Mail eingetrudelt zu sein. Ich kümmere mich drum morgen. Bei unserem Schatzmeister werde ich mal in die Hacken treten. Okay, ich danke euch erstmal, ja? Ein Gründungsprotokoll habt ihr auch irgendwo hingeschickt, oder? Ich meine, das hätte ich irgendwo gesehen. Yep. Ja, ja, 645 Mal haben wir das an Carsten Trojan geschickt. Ja gut, das hilft mir natürlich nichts, wenn der Carsten das irgendwo hat. Ich horte die Dinger. Ich verkaufe die. Wir bezahlen dafür nichts, Carsten. Gibt bei eBay schon eine eigene Kategorie Protokolle Piratenpartei. Ja. Okay, wollen wir weitermachen? Carsten eingerichtet. Ja, weitermachen ist nicht. Nächster Termin und dann Ende der Sitzung. Und dann nicht Ende der Sitzung. Ja, Ende der öffentlichen Sitzung, natürlich. So. Nächster Termin. Ich guck mal gerade auf den Kalender. Wenn der denn jetzt 28. aufgehen würde. Das wäre der 28., wenn wir in 2 Wochen machen. Ja. Das wäre der 28.11. um 20.30 Uhr. Boah, dann ist schon wieder kurz vor Advent und so. Genau, dann... 30 Sekunden noch für Pico NRW e.V. Wollen wir es denen gewähren? Danke. Ich möchte den Vorstand nochmal dran erinnern, der Pico NRW e.V. ist ja zurzeit auf der Suche nach Büroräumen in Düsseldorf. Behaltet es bitte im Auge, recht kurzfristig. Wir wollen es noch in diesem Jahr über die Bühne bringen. Wie wir das machen, ob ihr euch beteiligen wollt, es wäre sehr schön, wenn wir es gemeinsam machen könnten, um da ein gemeinsames Büro. Ich habe es mit Paki schon vorbesprochen, der steht im Thema, wenn er vielleicht irgendwann mal intern mal drüber redet. Nach Möglichkeit bitte zeitnah. Danke. Okay, ja. Paki, du hast zur Kenntnis genommen, ne? Ja, ich habe mit Jürgen da schon drüber gequatscht. Das Ding ist halt nur, ich sehe das nicht, dass wir bis Ende des Jahres noch eine Location finden in Düsseldorf. Also da macht ihr da mal nicht zu große Hoffnung. Das ist nicht wie in Gelsenkirchen. Düsseldorf ist echt erstmal ein teures Pflaster und zum Zweiten auch ein sehr gefragtes Pflaster, wo du gerade so irgendwas Repräsentatives, was nicht irgendwie in Buxtehude außerhalb irgendwo ist, da musst du schon ein bisschen suchen. Und wenn du da sowieso jetzt gerade suchen willst, dann fang doch schon mal damit an. Ich weiß von 2 Leuten in Düsseldorf, mir inklusive, dass wir auch schon auf der Suche sind und hier und da die Angebote checken. Ich will nur Zahlen hören, Paki, du weißt das doch. Ich will nur Zahlen hören. Ja, Zahlen haben wir erst dann, wenn wir wissen, was wir überhaupt wollen. Diskutieren wir das außerhalb des Vorstands? Nee, das diskutieren wir nicht. Das bringt nichts über nicht gelegte Eier zu reden. Wir aufhören darüber zu reden, jetzt, das meine ich. Ach so, ja, das können wir. Alles klar. Dann schließe ich hiermit den öffentlichen Teil der Sitzung und wir verabschieden uns in den nicht öffentlichen Teil. Und die Sitzung selber schließe ich dann im Anschluss. Carsten, Darkwind und ich wollten was. Darkwind wollte was von dir und ich wollte auch was von dir. Darkwind ist schon erledigt und du müsstest dann kurz warten. Okay. Ich gehe nach oben, ne? Okay, bis später. Ich hatte ein Pad vorbereitet.